Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Und, oh, die Ruth nimmt auch auf. Ganz tapfer. Nur der Einzige, der hier einen Mac hat, der traut sich nicht aufzunehmen. Schau. Ich weiß nicht, wie das geht hier. Du musstest den Kassettenrekorder. Ja, genau. Und schließt den da an mittels eines selbstgelöteten Klinke. Ich habe einen Kassettenrekorder hier an meinen Knien. Was das? Das ist Teil meines Setups. Hier gibt's einen Kassettenrekorder bei mir. Ja, das ist der Knierekorder. Knierekorder. Man könnte. Ja, wird schon reichen. Ja, ich glaube schon. Alles rot. Ja, wie schön. Wie sind wir denn jetzt hier aufgestellt? Gut. K-Backhaus, F-Backhaus, Nathanael-Backhaus, Ruth Fischer. Backfisch wahlweise. Backfisch. Sam-Backhaus und Gérard Sassé. Herzlich willkommen hier. Wunderschönen guten Abend. Und alle zusammen sind wir der Backhauscast heute, gell? Juhu! In der dritten Ausgabe. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich schon geschluckt haben, was macht ein Gérard Sassé denn hier bei uns in der Aufnahme? Ja, wir haben Besuch gehabt letztes Wochenende. Genau, und aus Gründen haben wir den Besuch auch gleich mal hierhin eingeladen. Der Gérard macht einen Podcast, der macht die Gérards Welt für Leute, die den noch nicht kennen. Das ist Pflichtprogramm in jedem Podcatcher. Und ja, der Gérard, was macht er noch? Er ist Familienvater, das weiß ich. Eine Tochter zurzeit, richtig? Richtig, eine Tochter, richtig? 6 Jahre alt. Genau. Eine hin, eine im Sinn. Und Dart spielen tust du, das weiß ich, wenn ich das richtig weiß noch. Und du bist Geocacher. Das wäre so. So, was mir jetzt spontan ohne Notizzettel jetzt mal einfällt. Mir fällt noch viel mehr ein, aber das machen wir dann im Gespräch. Ja, da hast du eigentlich schon fast alles gesagt, ja. Ja, schon fast alles gesagt. Ja, ich dachte, ich stell dich vor, weil ich finde das immer schwierig, wenn man in so einen Podcast eingeladen ist und dann kommt als Erstes, stell dich doch mal vor. Und ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll, ne? Schuhgröße, Schuhgröße, Gewicht, Augenfarbe, morgens Augenfarben, abends. Und je nachdem, wie es läuft. Ja. Gut, ja, freue ich mich, dass du dabei bist. Ne? Der Gérard ist, habe ich gelesen, auf Twitter ist er adoptiert worden letztes Wochenende. Ja, ich bin adoptiert worden. Ja. Juhu. Ja. Ich habe nicht nur ein eigenes Zimmer bekommen, sondern ich wurde auch adoptiert. Ja. Frank, erzähl doch mal, was war denn da los bei dir zu Hause? Da ging ja richtig was, ne? Hier war was los. Also Gérard ist Adoptivsohn und der Nathanael Backhaus, der ist ja richtiger Sohn. Der schwirrt hier noch so mit rum. Das bin ich. Genau. Ah. Und jetzt machen wir mal den Test. Jetzt sagt mal der Sam Hallo. Hallo. Und jetzt sagt mal der Ned Hallo. Hallo. So. Und wer kriegt das auseinander? Kein Mensch. Machen wir uns gleich noch einen Spaß draus. Ja, aber sowas von. Ja, was war hier am Wochenende los? Wir hatten hier nicht die Night of the Pots, sondern die Night of the Gitter, hätte ich fast gesagt. Also zumindest an dem Samstag. Das war ein wunderschönes Konzert hier in der Halle 32 im Seitenteil. Und der Gérard, der hat sich hier einfach auch angesagt, als Gast dabei zu sein. Ich fand das herrlich. Und dann hat er direkt hier sein eigenes Zimmer bekommen. Gérards Welt. Ja, und so, dann war noch die Außenstelle des Backhauscast hier. Die Abteilung, wie haben wir es genannt? Bayern-Abgeordnete, genau. Oder sowas auch. Oder Abgesandte. Ich weiß nicht, ich habe das Schild nicht mitgenommen. Nee. Aber ich habe ein Foto irgendwo. Genau. was war das ein geiles Wochenende. Es war einfach herrlich. Vor der Tür stehen, Bier trinken, hinter der Tür stehen, Bier trinken. Im Auto sitzen. Na, Bier holen, fahren. Genau, Bier holen, danke. auf und vor der Bühne stehen. Ja, und dann herrlicherweise dann die zweite Band anhören und dazu zu dritt vierstimmig singen. Also, ich fand's geil. Ich hab festgestellt, der Girard ist doch erstaunlich textsicher gewesen bei einigen Stücken, ne? Und das 70er, 60er Jahre. Da war ich aber überrascht. Singst du öfter, mein lieber Girard? Ja, aber nur unter der Dusche, weil ich, normalerweise kann man, oder bei lauter Musik, dann hört man meine Stimme nicht so sehr raus, aber ich mag halt Musik total, ne, und ja. Gerade diese älteren Lieder, da bin ich mit groß geworden von meinen Eltern her und dort hat sich, ich bin auch schon seit meiner Jugend eigentlich immer einer gewesen, wenn Disco, dann ja, aber dann lieber so in dem Oldie-Bereich, da ist die Musik einfach besser. Ja. Ist ja auch so. Schön viel Gitarren drunter. Genau. Und das komplizierte Städte in den Musikstücken. Wie hieß die? Messe. Wer kann es aussprechen? Ich, deswegen spielen wir das Lied auch sonst nicht. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Firma Peterskölsch. Oh ja. Danach ging es doch ganz gut, ne? Ja. Mit dem Method. Tschüss. Genau. Es gab nämlich, das muss man auch ein bisschen erzählen, es gab tatsächlich einen Backstage-Bereich für uns. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Also man hat uns da ein paar Tische hingestellt. Zwei Kästen Peterskölsch, jede Menge Schnittchen, sagt man, ne? Im Kölner Raum. Brötchen und Schnittchen. Ja. Und da fand ich es total gemütlich. Da konnte man gut sitzen, oder? Das war super da. Ja. Unterm Hallenkran der D-Mark. Das war in Ordnung, ja. Ja, man muss ja sagen, die Halle 32 ist ja eine ehemalige Fabrikhalle der Firma Steinmüller, die bis zu, bis ich weiß gar nicht wann, irgendwann ist die aufgekauft worden und zerschlagen worden und dann war das alles der Industriebrache. Gut, und diese Halle ist dann halt übrig geblieben worden, muss man mal so sagen. Eigentlich sollte alles abgerissen werden, um da tatsächlich eine Eventhalle draus zu machen. Das ist ganz gut gelungen, eigentlich. Wir haben nur in der falschen Seite der Halle gespielt. Ja, die größere Bühne sah auch gut aus, ne? Die könnte man sich auch vorstellen. Wir winken mal Richtung Halle 32, ne? Nächste Mal. Genau. Hätten wir gern die große. Mehr ja. Mut, Leute. Türen was, auf, die Leute kommen schon. Genau. Was für mich noch so ein Highlight war, dann an dem Samstag sind wir ja dann noch erste Mal Richtung Proberaum gefahren und mussten da noch ein paar Sachen einladen. Der Proberaum ist seit gefühlt 1000 Jahren im Keller bei unseren Eltern, würde ich sagen. Manchmal riecht's da auch so. Ja, und da, da war dann quasi ein 45 Minuten Speed-Dating, Familienzusammenführung, sag jedem Hallo, nimm jeden schnell in den Arm und versuch niemanden zu beleidigen, Aktion. Hätte ich jetzt mal beinahe gesagt. Du siehst aber gut aus. Um das kurz zusammenzufassen. Ja, das hat mich richtig erschlagen in dem Moment. Und, ich fand es auch überhaupt nicht wesentlich älter geworden. Ja, genau. Vada Mahada. und auch da muss ich sagen, hat der Girard sich erstaunlich tapfer geschlagen. Also da muss ich schon. Da haben wir dich ja quasi mal einfach voll ins kalte Wasser geschmissen an der Stelle. Ne? Ja, ich war so am Anfang ein bisschen überfordert. Weil, man ich ist auch. Ganz fremd, ne? Und man kannte wirklich gar keinen. Erstmal außer von den Stimmen halt, ne, jetzt euch drei, sag ich mal, die kannte man schon. Aber so der Rest darum, so, okay. Was ich aber total süß fand, ist, dann kam irgendwann da eure Mutter zu mir und sagt, du kannst dich euch ruhig dabei stellen, du musst hier nicht so abseits und ich weiß, es ist alles etwas viel. Und dann hat die mich in den Norwegen-Raum geführt. Ja. Ja. Und da war das Eis dann auch irgendwo schon gebrochen. Ich fühlte mich direkt heimisch und das Stavanger Zimmer. Ja, genau. So. Und die ganzen Geschichten. Ja, ich hab ja auch ein Wohnmobil und komm mal mit, ich zeig dir was. Und ja, da ist ja, man richtig klasse. Schnell mit dabei dann immer. Das war da ja schon immer so, ne? Ja. Irgendwen angeschleppt und ruckzuck, ja. Einfach rein mit dabei. Ich finde, du hast dich da super gut geschlagen, Girard. Das war schon wirklich beachtenswert. Ja, es sollen schon Leute schreiend rausgelaufen sein. Ehrlich? Kann ich gar nicht verstehen. Nein, das war ein Quatsch. Erinnere mich an einen Menschen, der saß mal den ganzen Abend bei uns am Küchentisch, da in diesem Haushalt eben. Und dann stand er irgendwann auf und sagte seine ersten Worte, nämlich, das war richtig schön bei euch, und ging. Für mir war der nicht gekommen. Den ganzen Abend sonst nichts gesagt. Nee, das war so krass. Weißt du, wir so wie immer Laberababa, Frittenbude und tralala. Und dann erhob er das Wort und sagte, das war schön bei euch. Tschüss. Ich habe mich gedacht, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wer das war. Aber das war echt, das war so ein Backhaus-Standard auch irgendwie. Ja. Kann man sich auch nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, ob der seinen Namen gesagt hat. Nee, ich glaube nicht. Also nicht mehr das. Thorsten hieß er nicht. Der wäre aufgefallen. Ja, der wäre aufgefallen. Gut, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Das ist ja immer eine gute das Sitte im deutschen Qualitätspodcast. Genau. Jetzt ist die Getränkeauswahl natürlich nicht so hoch heute wieder mal. Es darf angetrunken werden. Ja, also ich sag mal Prost, ihr Lieben. Prost. Prost. Das schmeckt immer noch. Ja, Lagerbier sehr gut. Hell. Lagerbier hell. Hier in München auch. Oh, wie kommt das denn? Ne, weiß ich nicht. Girard hat etwa auch dieses Augustiner. Ja, nachdem ich keinen Augustiner bekam, habe ich verzweifelt versucht, Peterskölsch zu kriegen. Verzweifelt? Genau, aber wurde leider auch nichts. Also muss ich wieder auf Bitburger umsteigen. Ach so. Wolltest du mal gucken, ob das zu Hause auch so scheiße schmeckt? Ja, genau das. War der Graut, das geht immer noch vor. Oh, wer weiß, wie lange die Kästen da schon rumgestanden haben. Nee, ich habe sie ja auch an der Theke probiert, die ersten zwei, die schmeckten auch nicht besser. Die waren auch nicht besser, ja, okay. Nee. Aber dafür ist das ein Bier mit Plöppverschluss immerhin. Das gibt ja dem Ganzen schon eine gewisse Note dann. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Genau, Peterskölsch, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil wir jetzt ab und zu auf Twitter schon mal so einen Blödsinn von uns gegeben haben. Vor der Halle 3, ich sag immer 23, komisch, ne? Halle ja, 32 natürlich. Heißt das Ding, ne? 32, bitte. Ja, 23 ist ja das andere, das ist ja hier mit der Erleuchtung da, das sind ja die laminierten, illuminierten, genau, ja. Genau. Laminierten. Also vor der Halle 32 stand nämlich ein schöner Bierwagen. Den müssen wir hier auch erwähnen. Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand den fotografiert? Wenn ja, wäre schön. Aber wahrscheinlich wieder nicht. Aber macht nichts. Doch, ich glaube irgendwo auf dem Handy. Ich müsste aber echt nachsuchen. Ja. Ich glaube ja. Musst du ja nicht jetzt machen. Kannst du ja dann, wenn du irgendwo hast, uns mal noch schicken, dann hauen wir das mit auf den Blog. Und zwar war da drauf, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, rechts außen war das Wappen vom VfL Gummersbach. Richtig. Links außen war das Wappen oder beziehungsweise hier das Werbebanner vom Peterskölsch und dazwischen standen die schönen Worte Leidenschaft vereint. Dazu kann ich nur sagen, so viel Poesie. Das war aber ein Brüller an dem Tag. Ja, aber ich glaube an dem Tag, da hätte ich auch über die Fliege an der Wand gelacht. Ich habe so viel Spaß gehabt, das war mir egal. Ah, guck mal, die Frau hat einen Hut auf. Yeah. Oh. Party. Ja. Nee, war ganz, ganz schön. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Frank hat so schön geschrieben, da schließe ich mich an. Wahrscheinlich bis jetzt dieses Jahr eins der geilsten Wochenenden gewesen. Ja, das kann absolut, ich auch nur so sagen. Absolut. Auch euch hier zu haben und auch so ein Stück weit beherbergen und zu bewirten zu dürfen. Ja. Also ich mache das total gern, ne? Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das war schon toll. Ja, und da muss ich mich ja noch bei deinem Kleinsten, beim Ruben, noch bedanken, dass der sein Zimmer für mich geräumt hat, da für zwei Nächte. Das ist ja auch ein großes Ding. Ja, das war aber auch Bedingung, dass da mein Onkel drin schläft. Ah, ja. Na dann. Oh, Schwein gehabt. Absage an den Girard an der Stelle, aber nur gut, das kann man verschmerzen, Girard, oder? Genau. Beim nächsten Mal sieht er vielleicht anders aus. Ich bin jetzt adoptiert, dann weiß man ja nicht. Ja, vielleicht ja. Was. Der Frank baut schon an einem Etagenbett für uns zwei. Ja, das war oh. Zwei Erdgeschosse. No, mit einer Leiter nach unten, das untere Bett ist nämlich schwingend nach unten im Keller aufgehängt, dass man besser einen Bierkasten dran gibt. Genau. Ob ich den Platz kriege, naja. Ich denke, der ist relativ schnell besetzt. Das würfeln wir dann aus. Oh ja, genau. Ja. Mit dem obligatorischen Kokosnussschalen. Kokosnussschalen, ja. Ist eigentlich ein schönes Thema, Kokosnussschale und Würfel. Ah. Ich denke, der ein oder andere wartet vielleicht auch schon drauf. Wir müssen unser Wanderwaffeleisen weiterschicken, gell? Ja, das hat mir ja schon geschrieben. Es ist mir ja zwar schön in der Pfalz, aber ja, war irgendwie jetzt auch so langsam, ist ja ein Wanderwaffeleisen. Ja, ein bisschen Fernweh. Der Kai hat sich aber nochmal mit angemeldet. Dem scheint das gut zu gefallen. Ja. Der hat noch Maggi. Ja, der hat noch Maggi übrig. Ja. Oder ich habe ja die Sorge, das war hinten im Kofferraum von dem Ford Fiesta, den er verkauft hat, und jetzt muss er noch schauen, wie der wieder an die Bahn kriegt. Ist als Sonderzubehör mit weggegangen. Ja, also ich habe eine Liste hier mir angefertigt, ja, selbst getippt. Ich kann es ja nochmal ganz schnell erklären. Es ist so, dass ich so am Anfang der Woche kurz mal immer vor Twitter so, schickt uns mal einen Tweet mit dem Hashtag Wanderwaffeleisen. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und das haben diesmal gemacht der Kai Daniel Du, der macht den Hobbykoch-Podcast. Dann der Ralf vom Nebensprechen. Der Planet Kai, ein weiteres Mal dabei. Robert Nixdorf, der hat einen Blog, soweit ich das gesehen habe. Der Marco ist dabei vom Camping Caravan Podcast. Der macht jetzt auch den Allgäuer Geocaching Podcast. Der Rikscha Andi hat uns geschrieben. Den Tweet fand ich sehr, sehr schön. Er zieht am 1. Mai um und könnte das Wanderwaffeleisen gut gebrauchen, um seine Helfer zu verköstigen damit. Den fand ich schön. Die Bratwurst auch was wird. Ja, genau. Der Michael, der Elite-Hörer-Podcast ist das, der Obi-Wan vom Geo-Gedöns-Podcast und Hatti auf seine charmante Art und Weise möchte auch gerne mitmachen. Der Tweet lautete, ich möchte das Wanderwaffeleisen, Klaus ist blöd. Oder Klaus ist doof? Eins von beiden. Ja, da sind wir noch in Klärung, welcher Klaus da gemeint ist. Und ja, sprechen wir gesondert mal drüber. Ja, also ihr seht, es sind ganz, ganz viele Podcaster mit im Boot. Das reicht jetzt, das sind genau 9 Stück und ich habe einen 9er-Würfel, den gibt es tatsächlich. Den habe ich schon rausgekramt. Gibt da auch einen Fotobeweis zu. Ja, und der Girard hat ja gesagt, er mag ja aus Gründen nicht mitmachen heute. Das ist noch richtig. Ich habe auch einen 12er-Würfel, ich kann auch umswitchen. Nee, das ist richtig. Nee, das ist richtig. Wenn ich schon die Ehre habe, als Gast dabei zu sein, muss ich mich auch noch nicht da noch ins Rennen schmeißen. Ja, Ehre oder Pflicht, das wird sich noch rausstellen später. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe alles und bin gespannt, wie es wird. So, die Würfel sind gefallen. Auf Lateinisch kann ich es immer noch nicht. Alia Acta ist. Es ist die 9. Na, Hatti! Und es ist der Hatti. Gut, ich mache ein Foto davon und dann, das twitter ich dann später rüber. Cool. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. An den Gewinner. Ja, da geht das Ding nach Niedersachsen, gell? Wunderbar. Na, sehr schön. Ob wir das Heile wieder kriegen. Ja, stimmt. Ja. Ja, schön. Ja, es waren, also ich muss auch sagen, es waren auch ein paar sehr nette Tweets dabei, so wie das Waffeleisen angefordert ist. Also wer da mal eine stille Minute hat, einfach mal in dem Twitter-Client eurer Wahl mal nach dem Hashtag Wanderwaffeleisen suchen, da gibt's den einen oder anderen recht spaßigen. Ja. Schade, Mensch. Den Rikscha Andi hätte ich es auch gern geschickt, muss ich sagen. Da mit dem Umzug, das fand ich eine gute Idee. Da hätte es gut gepasst. Ja, dann muss der als nächstes mal schreiben, wann der umzieht. Vielleicht hilft das. Erster Mai, hat er gesagt. 1. Mai. Aber das reicht ja vielleicht noch für die April-Sendung. Das wird dann eilig, aber da müssen wir schauen, ob wir das hinkriegen. Müssen wir es mal ausnahmsweise per Express schicken. Irgendwie. Ja, wir oder der Hatti dann, ne? Dementsprechend. Oder so. Genau. Ja, gut. Also, ja, die Hörspitzen kriegen das Wanderwaffeleisen. Glückwunsch. Schön. Dann kann ich meine Kokosnuss wieder auf Seite tun. So. Und weg ist sie. Das ist prima. Ja. Ah. Hab ich ganz, ganz fertig hier vom Würfeln. So aufregend. So aufregend. Das war aber jetzt auch spannend. Das ja. Ja, auf jeden Fall muss ich echt wirklich auch Danke sagen. Also neun Leute, ja, die da mitmachen, das finde ich schon toll. Also das ist schon was für zweite Sendung. Und einen Gast haben wir auch. Überleg mal. Läuft. Ja, ich glaube, der Hobbykoch schrieb, was ist das denn für eine geile Idee oder so. Ja, genau. Auch mal ganz herzlichen Dank für diese Anerkennung von dem Unsinn hier. Ja. Finde ich sehr gut. Gut. Ja, ich weiß gar nicht. Heute haben wir ja die Ruth mit in der Runde. Ja, die hat aber ihr Mikrofon auf. Aus. Zum ersten Mal. Ja, die hat ihr Mikrofon aus schon die ganze Zeit. Mal gerade mal, ob wir die mal aber aktiviert kriegen. Hier. Aber sie hat es schon geschafft, bis ins Teamspeak. Das ist schon mal cool. Wenn wir heute leider nicht hier begrüßen dürfen, ist die Außenstelle Berlin. Die Außenstelle Berlin ist irgendwie hochgradig beschäftigt, schrieb sie auf WhatsApp und wollte uns versuchen, ein Ohr zu leihen. Das ist auch noch nicht geglückt bisher. Gut, aber dann ist das halt so. Ja, wo du gerade sagst, WhatsApp, ich habe ja auch eine neue App auf meinem Handy installiert, ne? Ah, jetzt. Das Quizduell. Das Quizduell. Ich bin empört. Ich bin empört. Der Frank hat keinen Account. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Mittlerweile hat er einen Account. Oh, mittlerweile hat er einen. Ja. Ich habe das so in der Rheinländer-Mundart mal gemacht. Jetzt überleg dir gut, ob du den öffentlich machst, weil ich habe meinen vertwittert und danach war hier der Teufel los auf meinem Handy. Ja, wer das rausfindet, dann gerne auf ein Duell. Ja. Ansonsten, genau, Gerard, guckst du mal da in den... Und ich musste diese App installieren, weil ich nämlich beobachtet habe, wie viel Spaß der Nett und deine große Tochter mit diesem Quizduell da haben, den lieben langen Tag. Da dachte ich mir, das ist was für die S-Bahn, ja, genau, dafür ist das super klasse. Ich meine, ist jetzt auch nicht die absolute neueste Empfehlung, ist wahrscheinlich schon wieder bei den meisten schon wieder runtergewandert vom Handy. Genau, das ist das. Ich hatte die schon mal vor einem Jahr drauf. Ja. Da war der Hype irgendwie vorbei und ich dachte, ja, komm, könntest du ja nochmal installieren, hört sich wieder witzig an. Ja. Ja, wir sind aber gerne Retro. Genau. Wir rollen das Feld jetzt von hinten auf. Wir kaufen dann auch gerne nochmal den Premium-Account für nur 2,99 €. Ja. Um die Werbung auszuschalten. Ja, habe ich. Das war der zweite Klick, den ich gemacht habe bei dem Ding. Ja, die Werbung ist ja das eine und man kann sich dann so ein schönes Avatar kreieren. Das stimmt, ja. Das fand ich schon wieder witzig. Ja, kann man so ein bisschen schummeln, ne? Sein. Genau. Ja. Diese Avatare haben keine grauen Haare. Ich verstehe es nicht. Gibt's nicht, ne? Oder? Das scheint nicht die Zielgruppe zu sein. Nee. Aber ohne Haare gab, notfalls. Ja, genau. Ja, das hätte ich noch keinen Akkord machen können. Das ist ja sehr schön. Sag mal, Sam, hast du auch einen Account bei Quiz-Account oder bist du schon durchgespielt damit? Nee, weder noch. Ich höre das gerade zum ersten Mal und merke wieder, ich habe den Nutzen meines Handys scheinbar nicht ganz verstanden. Ich benutze das falsch. Ja. Telefonieren und so Kram. Was, das ist auch hier? Was, nee. Was, das was, hä? Ach, das ist die App mit dem, die App mit dem Hörer, ne? Ja. Ja, die weißt du noch, wofür der gut ist? Nee, die hab ich runtergelöscht. Da kommt bei mir immer nur Sprache, wenn ich da draufklicke, das ist ganz merkwürdig. Wobei, das stimmt gar nicht. Eigentlich, ich texte eigentlich viel, viel mehr, als dass ich telefoniere. Das mache ich wirklich viel, aber mit so Apps habe ich nicht viel an der Brause. Ja. Ich habe eine fürs Wetter, das ist total sinnlos. Ich kann nämlich auch aus dem Fenster gucken. Also, hey, was soll's? Du weißt das Wetter doch schon 3 Tage im Voraus, wenn du bei dir aus dem Fenster guckst. Handy auf der Fensterbank, wenn nass ist, regnet's. Oder wie war das, ne? Mhm. Der uralt Gag. Genau, wenn's weg ist, haben wir dann ein bisschen Wind und schon die Nordsee kommt. Wenn's weg ist, haben wir Wind. Ja, auf jeden Fall habe ich da viel Spaß dran. Ne? Der Nett ist ja auch ein fleißiger Mitspieler. Mit dem Girard habe ich auch schon quasi die Säbel gekreuzt. Wir haben zumindest beim ersten Spiel geschafft, einen Unentschieden hinzukriegen. Da habe ich gedacht, jo, passt. Ja, das ist schon mal schön. Ne? Ja, genau. Alles blöd gut. Blöd ist nur, wenn du deine eigene Kategorie total verkackst. Die ja, das, ja, genau. Das ist mir... Ist mir auch passiert. Ärgerlich, ja, ne? Ja. Dachte ich, hier, jetzt drückst du dem einen rein, nimmst Kunst und Kultur oder was gibt, ne? Ja, keine Frage gewusst. Aber genau so ist das. Ja, wenn ich mit dir spiele, die erste Kategorie, die ich niemals aufrufen würde, ist Musik und Hits. Ja. Weil das sind einfach definitiv Punkte gegen mich normalerweise. Ja, ich habe auch gedacht, das wäre ein sicheres Pferd, die habe ich jetzt mal einmal genommen. Aber das ist natürlich auch viel ab 2000 aufwärts, irgendwelche Justin Bieber-Fragen und so. Ich mein, da bin ich auch raus. Da kann ich auch nur hoffen, dass eine von den 4 Tasten die richtige ist, ne? Das ist ja. Religion und Kirche geht bei mir ganz gut, erstaunlicherweise habe ich festgestellt. Da ist doch einiges hängen geblieben, offensichtlich irgendwo. Tief verankert. Ja, da kannst du ja diese Statistik aufrufen, da zeigt er ja, wo du was und wie viele Punkte gemacht hast und so. Da ist der Balken noch am grünsten im Moment. Ja, also wer da nochmal Lust hat, sich da nochmal zurückzubesinnen, installiert euch Quizduell. Ich finde, macht immer noch Spaß. Ja, macht immer Spaß. Und findet uns. Ruth, hast du auch Quizduell? Ich? Nein, ich habe Quizduell jede Menge zu Hause. Da brauche ich nicht noch chronisches Duell. Mama, was ist das? Was hat das Kind jetzt? Keine Ahnung. Kriegt es einen Zahn? Ich weiß es nicht. Au, es kriegt einen Zahn. Oh. Genau genommen 4. 4 auf einmal? Boah. Ja. Mann. Also da hättest du auch schlechte Laune, wenn du 4 Zähne auf einmal kriegen würdest, Ruth. Ich kann mich zum Glück nicht erinnern. Ja, aber mit Zähnen kennst du dich doch aus, sag mal. Das ist doch ja, dein Fachgebiet gewesen, oder nicht? Ja, aber die kamen immer schon mit Zähnen, die... Ach so. Ging ohne, aber oder sie kam, ich würde sagen, oder sie kam und haben sie rausgenommen, wenn sie da waren, oder? Ja, eben. Ja. Aber nie so. Ich schlichte ihn mal dahin. Ja. Ich gehe eine Suppe essen, ich komme in 10 Minuten wieder. Machen Sie die mal schön sauber, Fräulein. Gibt's sowas noch? Ruth, gibt's noch Gebisse, die du komplett rausnehmen kannst? Sind die ja, meisten natürlich. Nicht doch echt? Ich dachte, die wären mittlerweile irgendwie festbetoniert immer irgendwo. Ja, aber das musst du dir auch leisten können. Also die meisten, okay. So der Frank wird das bestätigen in dem Bereich. Nein, nicht du selbst. Das war einfach nicht, aber ich habe gar nichts gesagt, so schön. Hin, ja. Also in den Altenheimen gibt es die noch haufenweise, wollte ich sagen. Das stimmt. Und wenn man die erstmal auf dem Haufen liegen hat, dann sind Zähne. Dann brauchst du einen, der ganz weise ist. So viel zum Thema Haufenweise. Ja, ist die günstigste Variante, denke ich mal, ne? Genau. Und das hält dann nur über eine Haftcreme, oder? Jetzt ihr, klär uns mal auf, wir sind bald in dem Alter. Nein, das hält auch total gut mit Vakuum, wenn der Kiefer mal erst abgebaut ist, natürlich nicht mehr, aber. Mit Vakuum? Ja, das saugt sich ja an. Das ist ehrlich so. Also, zwischen Gebiss und Gaumen, nicht in der ganzen, in der Rachenhöhle, nicht komplett Vakuum. Wie unangenehm. So wie die Zunge morgens früh nach der Kiste Bier. Ja, aber wie die Ruth eben sagt, das musst du erst mal leisten können. Wenn ich jetzt sehe, was meine Frau für eine Brücke bezahlen müsste, dann ist schon ja, Heidewitzka. Ja, kriegst einen guten gebrauchten Kleinwagen für. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie für ein Auto so viel bezahlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben. Ja. Ich hätte für die Zahnspangenbehandlung von unserer Mittleren auch ein schönes MacBook gekriegt. Ja. Aber so ein Kind mit schiefen Zähnen sieht halt blöd aus, ne? Genau. Selbst wenn es sagen kann, aber der Papa hat einen Laptop zu Hause. Das nutzt ja nichts. Da hast du nachher die Kosten für einen Psychologen. Da kannst du jetzt aussuchen. Das machen wir selber. Ich habe hier mal einen Gasten Augustiner geholt. Der setzt uns mal hin und reden. Komm, wir sprechen. Genau, das geht auch mit schiefen Zähnen. So. Nee, und bei den Kiddies kannst du gar nichts machen letztendlich, oder? Hast du Dandy Nox wahrscheinlich gekauft, oder? Wenigstens. Nö, nicht mal das. Nicht mal das. Die dritte, die kriegt kein Dandy Nox mehr. Das haben deine Geschwister alles aufgebraucht. Das haben wir früher mal gemacht. Also Nelkenpulver. Also schlafen gehen, Klappe halten. Oh. Was auch hilft, ist Raki. Wenn ich den trinke, ja. Ja, ja. Für die Eltern, natürlich. Es geht ja nur darum, den Lärm abzustellen. Ob du die Lärmquelle oder den Lärmempfänger abstellst, ist ja eigentlich vom Ziel her egal. Würde ich sagen. Ja. Das wächst sich aus. Sehr schön, ja. Die Zähne wachsen sich aus. Das gefällt mir gut. Ist noch keine 5 Euro für die Wortspielkasse, aber nah dran. Ja, also so 2,50 können wir schon mal auf den Kante legen. Beim Sam ist ja auch noch Zahnen angesagt. Also nicht bei dir selber jetzt, sondern bei der Brut im Hintergrund, oder? Ja. Nummer 3 ist er fleißig am Tun. Geht gerade zur Sache, oder? Ja, aber kannst du nichts machen, ist so. Kannst nichts machen, ja. Die Nachbarn leiden da mehr als wir, glaube ich. Ja. Grüßen sie noch oder ist schon mehr da? Nee, wir sind schon durch. Ist schon durch, ja. Also okay. Ja. Heißt, weil wir gestern, am Ende des Dorfes wohnen. Wir haben gestern, der HSV hat ja gestern gespielt und das wollten wir schauen mit den Jungs draußen im Biergarten. Mhm. Und da lief ein Nachbar auch draußen vorbei und hat uns gesehen und ist direkt weitergegangen. Der guckt sonst immer da. Das so ein komisches Gefühl. Du, vielleicht war dem im Magen nicht so gut, dass der schnell mal nach Hause musste. Ja, wir sind nachher weitergegangen, weil die Kinder nervös wurden und dachten, na, wir können ja da hinten auch noch gucken, die übertragen das auch. Da saß er dann, da haben wir uns da nicht hingesetzt. Dachten, komm, das gönnen wir ihm jetzt, da soll er das Fußballspiel gucken und dann nachher, wenn wir die Kinder ins Bett bringen, dann ist er ja wieder dabei. Quasi. Hat auch wieder seinen Spaß. Also, ja. Grüße an die Nachbarn, es tut mir furchtbar leid, aber es ist alles nur eine Phase, das ändert sich später nochmal. Du weißt ja, wenn die so weiß um der Nase aussehen, die Nachbarn, das ist nicht der Schlafentzug. Das ist der Kalk von der Decke, der rieselt, wenn die da mit dem Stock gegenklopfen. Kannst ja vorsichtig schon mal das Schlagzeug reinräumen ins Haus, damit die sich gar nicht erst dran gewöhnen, dass ruhig wird. die Trommeln einzeln liefern lassen von Amazon. Yeah. Eigentlich brauchst du gar nicht das Schlagzeug selber kaufen, du brauchst nur irgendwie 2 Kartons von Tama oder irgendwas, wo das draufsteht, vor der Tür stehen lassen. Die können auch leer sein. Können Sie mir mal mit anfassen? Nee, ist schon zu laut. Ich versuch's meiner Tochter immer noch auszureden, das Schlagzeug. Ah. Ich find's ein mega geiles Instrument, ne? Aber wenn ich mir diesen Krach immer vorstelle. Ich hatte das jetzt 3 Jahre lang hier vor unserem Nachbarskind. Wenn man da wenigstens spielen könnte, dann wäre es ja okay. Aber die hat halt unheimlich Spaß dran. Ne? Mein Cousin, der ist auch Schlagzeuger, die hat da so einen Fun dran. Und für mich ist das so ein Instrument, wie kriegst du da so verschiedene Töne raus? Egal, wo ich drauf haue, hört sich bei mir alles gleich an. Ja, da musst du mal so einen Wochenend-Workshop besuchen beim Frank. Mit deiner Tochter zusammen. Das Problem ist, ich habe 2 linke Hände. Ich kann die nicht gesondert voneinander koordinieren. Das geht einfach nicht. Die tun entweder beide das gleiche oder gar nichts. Und für Gitarre habe ich so dicke Finger. Kriege ich auch nicht hin. Außer auf der Wii hier, dieses Guitar Hero. Das geht. Ein Stück Knöpfe drücken. Das ist okay. Da habe ich immer verloren. Jetzt weiß ich, wo du die Texte herkennst. Ja. Müssen wir mal so sagen, meiner Frau ist es echt peinlich, mit mir durch die Innenstadt zu fahren. Oder überhaupt in meinem Auto irgendwie zu fahren, wenn sie Freunde mitnimmt. Weil ich habe einfach in ihren Augen keine normale Musik da drin. Ach so. Also der Musikgeschmack von uns beiden geht ziemlich weit auseinander. Ja, das muss ja nicht das Schlimmste sein. Was hast du denn da so, was ist denn der normale Musikgeschmack dann im Hinsicht Aber meiner Frau halt etwas neumodisch, so die Charts, die halt momentan so laufen. Ja, bei mir ist es halt eher so 60er, 70er, 80er. Teilweise darf da auch mal eine Helene Fischer oder sowas dazwischen sein, ist mir eigentlich auch relativ egal. Du, ja, bei mir darf die auch dazwischen sein, am besten zwischen dem Tourbus und dem Tourtruck von AC/DC, so schön eingequetscht. Ja, ich meine, momentan habe ich ja alle CDs weggeschmissen, weil ich habe ja eine neue bekommen. Und die läuft rauf und runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du am Flohmarkt gefunden, oder? Nein, die habe ich von F. Backhaus persönlich geschenkt bekommen. Persönlich ausgehändigt. Die läuft überall, ne? Überall läuft die. Ja. Das ist die neue. Oh, es wird hier die Pausenmusik. Frei sein. Ah, nee, doch. Doch, frei sein. Stimmt, okay. Gleich. Boah, volle Punktzahl hier. Ja. Oh, das können wir auch mal spielen mit dem Gérard. Wir spielen die Intros von der CD an. Und Alter, also frei sein war schon richtig geraten. Das ist gut. Das stimmt, ja. Wie wir das jetzt, Schallplatten gibt es ja meist nur noch auf dem Flohmarkt. Ne? Best of von Genghis Khan war eine Single. Genau. Genghis Khan. Ja. Ja, aber das mit dem Schlagzeug, das ist ja wirklich so eine Sache. Ne? Du stellst dieses Instrument, nennen wir es mal Instrument, auf die Bühne. Und schon ist das zu laut. Du hast wirklich noch nichts gemacht. Ne? Und das ist schon zu laut. Das ist, was immer alle sagen, ja. Und dann spielst du und dann kommst du kaum hinterher mit der Lautstärke. Weil die anderen wollen ja auch noch was tun. Und die haben auch Sorge, dass sie sich nicht hören. Was? Das ist ein blödes Vorurteil. Mit dem Schlagzeug. Was? Ja. Mit dem Schlagzeug zu laut. Schlagzeuge sind eigentlich gar nicht laut. Nicht im Ruhezustand. Nicht, wenn sie schlafen. Ja, gut. Glaub mir, wenn das Kind oben im Zimmer sitzt und drauf rumtrommelt, das laut. Ja, deswegen ja Keller, Gérard. Keller. Brauchst einen Keller. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, Musiker gehören immer in den Keller. Mein jüngster Instrumente. Also wenn so ein Junior Trompet oder viel, viel schlimmer, wie wenn ein junger Mensch auf so einem Schlagzeug rumhämmert und na gut. Ja, aber ist ja meine Meinung nur. Ja, ich finde auch, dass es durchaus Instrumente gibt, die in der Anfangsphase durchaus grässlicher anzuhören sind. Ich sag mal Geige. Ich habe gelesen, Geige ist das Schlimmste, ja. In der Tat. Querflöte ist auch ganz toll. Ja. Ich glaube, dann eher den ersten Monat, wo ich angefangen habe, Querflöte zu spielen, im Trommelchor. Thekla denken. Da durfte ich direkt nach zwei Wochen Strube zur Oma. Durfte ich da im Keller spielen. Konnte zu Hause keiner mehr ertragen. warst du im Spielmannszug oder was? Ja. Ja, das klingt so nach Querflöte. Querflöte ist bei mir Spielmannszug. Ja, war ich eine ganze Zeit lang, ja. Obwohl es auch eine tolle Rockband mit Querflöte gibt, aber die kommt immer erst an zweiter Stelle. Komisch besetzt manchmal. Naja. Die habe ich jetzt bei Quizduell falsch geraten. Das ist total sehr ärgerlich. Ja, das geht aber auch schnell mit dem Balken da unten. Ja. Der mir beim ersten Mal gar nicht bewusst war, bis irgendwann ich nichts mehr drücken konnte. Da dachte ich, was jetzt? Wer hat das gedrückt? Ja, das muss ja schon Sinn haben. Ne? Wenn du so noch ewig Zeit hast zu googeln, das ist ja albern. Ja, da hast du recht. Da wäre mal interessant zu wissen, wie schnell diese komischen, wie heißt das Zeug, der Alexa oder was hier, oder Siri, wie schnell die reagieren. Genau, ob das reicht für Quizduell, die Antwortzeit. Aber das kann ich nicht ausprobieren, ich habe sowas nicht. Ich kann höchstens meine Familie fragen und da weiß ich nicht, ob die Antworten unbedingt weiterhelfen, hier und da. Sehr schön. Ja. Google um den Küchentisch. Quizduell. Das stimmt. Ja, danke nett. Sag ich mal. Ne? Guter Tipp, macht Spaß. Das Quizduell. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Er hat noch ein Spiel offen. Und weg. Weg. Direkt den Raum verlassen. Ja. Warum? Warum das jetzt? Naja, wer weiß, ja. Weiß. Das weiß man manchmal nicht. Und der Sam ist mit der ganzen Familie wieder mit dem Auto gekommen aus Hamburg. Das leistet ihr dann immer, oder? Ist das dein eigenes gewesen? Nee, nicht mehr. Das ist jetzt unser eigenes mittlerweile. Das ist das eigene jetzt. Hm. Ja. Na, wir super. Haben uns ein Auto gekauft. Oh, hast du auch einen Parkplatz gekauft direkt dazu? Nö, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Also in Hamburg kannst du unheimlich günstig parken, habe ich vor 2 Jahren festgestellt. Für 14 Euro für 2 Stunden. Ja. Das heißt, du parkst jetzt immer in Oldenburg und fährst den Rest mit dem Zug, oder? Gefühlt ja, nee. In der Tat muss man hier dann ja. ums Karree kreiseln, wie hier einst Herbert Grönemeyer. Ah ja, genau. Ich gehe schon seit Stunden. Perfekt, klappt. Ja. Aber das ist so. Da haben wir uns extra ein kleineres Fahrzeug gekauft, damit man hier auch irgendwo mal in die Parklücke reinkommt. Und auch eins, wo, wenn sie es dann abschleppen, wir sagen, ja gut, dann behalt's halt. Ich bräuchte noch die Sonnenbrille aus dem Handschuhfach, aber. Ist ab jetzt dein Problem. Ja. Könnten Sie mir die Kindersitze mit der Post schicken, vielleicht? Genau. Die sind in Summe nämlich mehr wert als das Fahrzeug. Ja. Der Post schicken kennt der Frank sich auch aus. Ja. Ja. Ist so geil, du kommst zu Hause auf dem Hof an und schreibst, Frank, ich bin gut angekommen. Und das Erste, was ist, wenn man deine Jacke schicke ich dir per DHL, ne? Ich so, oh, nö. Ist ja gut, dass nichts Wichtiges drin war in der Jacke jetzt noch, ne? Ja doch, meine Kopfhörer für so einen Podcast waren da drin, aber ist ja nicht so schlimm. Okay, ja, ich dachte jetzt mehr so an Fahrzeugpapiere, Scheckkarte oder sonst irgendwas. Ach ja. Das hat zum Glück alles am Mann. Ja, das stimmt. Ja. Also das war auch so schönes Wetter beim Verabschieden und an die Jacke gar nicht mehr gedacht. Nee, das war so schön, das Wetter, dass man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, jetzt mal eine Jacke anzuziehen. Ne? Ja. Ja, ich schleiche so hier durch den Flur und denke, was ist das für eine Jacke? Die kennst du doch nicht. Und warte mal. Ich hatte ja Besuch. Und dann habe ich überlegt, wie verschickst du die am besten? Einen möglichst kleinen Karton, also Päckchen vor Paket. Und dann habe ich tatsächlich einen Karton gefunden von einem IKEA Lampe. So. Und da habe ich die tatsächlich reingekriegt. Und dann kam leider die Frau, ach nee, sind ja gar keine Postbeamten mehr. Wie heißen die denn jetzt? Angestellte? Mhm. Also bei uns macht das die Frau hier im Bütchen jetzt. Ja, sowas, ne? Postfilialmitarbeiterin. Ah, Postfilialenmitarbeiterin. Und die sagte, es ist ein Paket. Ja, gut. Auf den Weg damit. Der Nett, was hat er? Mein Handy ist gerade abgestürzt. Und die Viola textet. Hier ist was los. Ich sehe, hier sind Handys an beim Podcasten. Ihr seid ja mutig. ob das nach der neuen EU-Podcast-Verordnung überhaupt noch erlaubt ist mit dem Handy muss ich ja mal noch fragen. Wollte ich unbedingt hier nachgefragt haben. Ob wir uns jetzt an die EU-Verordnung halten wollen oder nicht. Ich habe ja, also ich, so wie die da ausgelegt wurde, ist ja von dem, also sind wir ja gar nicht betroffen eigentlich hier, ne? Also. Wir jetzt nur peripher, ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Also worum geht's? Es geht um die aktuelle Folge vom Christian seinem Umwomukum Podcast. Das, wir können ja gerne hier auch Empfehlungen mal aussprechen. Der hat halt, ich meine, das ist, glaube ich, jetzt die Katze ist aus dem Sack. Der hat halt zum 1. April eine Folge veröffentlicht, eine Sonderfolge. Da geht's um die EU-Podcast-Verordnung. Die möchte ich dringend allen mal ans Herz legen, die mal anzuhören. Also ich habe Tränen gelacht. Das ist großartig gemacht. Hast du gehört? Gerard, hast gehört, oder? Ja, ich habe heute die letzten 10 Minuten davon gehört. Ja, das war wirklich richtig klasse. Ja, richtig gut gemacht. Ja, will ich auch nicht zu viel verraten. Was ich verraten kann, das Versuchslabor hat alles richtig gemacht. Das hat mich gefreut. Ich podcaste aus dem Keller und einigermaßen Hochdeutsch passt auch. Qualitätssiegel, sicherer Podcast. Genau. Aus dem Keller, ohne Dialekt. EU abgenommen. Ja, wirklich tolle Folge, Christian. Knochentrocken. Ja. Sagenhaft. Also, ich hätte keinen Satz hingekriegt, ohne nicht mindestens einmal. Was? Ja, das würde mich noch interessieren. Das würde mich interessieren, ob das ein First Take war oder nicht. Oder ob er zwischendurch dann doch rausgepustet ist beim Vorlesen. Ich würde ihm das glatt zutrauen, dass das ein First Take ist. Ja, würde ich auch. War großartig lustig. Sagenhaft. Wirklich sehr, sehr lustig. Hat mich sehr amüsiert. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Folge. Kann er jetzt als Audiokommentar nehmen vom Backhauscast. Ja, kann er sich rausschneiden. Genau. Schneid dir mal ein Stück das von. Das ist gut. Audiokommentare zum selbst rausschneiden. Genau, ja. Ah, auch eine schöne Idee. Zu schnicken. Ab der Stelle 2:05 bis 3:15 darfst du dir dein Audiokommentar rausschneiden. Schönen Gruß. Du musst ihm gar nichts schreiben, dann weißt du wenigstens, ob der euch auch hört. Hast du natürlich auch wieder recht. Ja. Hör mal, die Viola steht auf dem Flur, kannst du die mal hier ich kann niemanden irgendwo hinziehen, man muss freiwillig kommen. Die Rechte habe ich nicht. Ich habe hier nur. Ich verstehe das schon. Bin ja kein Systemadmin, ich bin ja nur für den einen Kanal hier, darf ich Mikrofone aus- und anmachen. Ich verstehe. Ne? Bin hier ein ganz kleines Licht, bin ja auch nur Mieter. Du kannst ja schauen, ob sie schaut. Ja. Ich hätte ja Lust, eine rauchen zu gehen, ne? Ist das sogar verboten? Was? Ist das im Keller verboten? Ja, natürlich ist im ganzen Haus verboten. Nee, ich habe keine Rauchmelder, aber das zieht ja quer durch die Hütte. Keine Rauchmelder, habt ihr in Bayern da andere gesetzt? Die müssten erst bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Ah, okay. Bei uns sind in NRW sind die schon seit dem ersten Pflicht. Ich glaube irgendwie oder Mitte des Jahres. Ja. Aber das ist ja schnell gemacht. Da rufe ich hier den Kaminkehrer an, der soll unter jede Decke ein so ein Ding da dran pappen. Oh. Und dann nimmst du Batterien raus. Oh, herzlich willkommen an die Außenstelle Berlin. Da ist sie. Ja, warte, muss ich noch mal was tun zum. Ah, oh. Talk Power fehlt. Yo, hier der Nathanael braucht auch wieder ein bisschen Saft. Na, jetzt, da ist die Viola. Jetzt darf ich nur. Hallo. Könnt ihr mich hören? Aber wie? Ja. Hallo. Moin. Hör ich mich wieder ganz schrecklich an oder könnt ihr mich mal besser hören? Nö, gut. Was heißt denn wieder ganz schrecklich? Klingt's gut? Ja. Super, schön. Warum heißt das denn hier Night of the Pots? Warum heißt das denn nicht Backhauscast? Wie sonst? Ach so. Ach, den Night of the Pots Raum habe ich mir mal einfach heute mal ausgeliehen hier auf dem Raucherbalkon. Wir haben die schwarze Flagge hier hochgezogen mit dem Piratenflagge hochgezogen, weil ich hier nämlich Mikrofone an- und ausschalten kann. Das heißt, wenn jemand noch zuhören will, kann er das gerne tun, aber kann ich einfach zwischendurch reinreden. Das ist der Witz an diesem Raum. Der Clou. Jo, okay. Das ist ganz spaßig. Das also kann wenn ich jetzt unhöflich bin, dann schaltest du einfach mein Mikrofon aus. Könnte ich tun, ja. Würde ich aber nicht machen, jetzt bei dir nicht. Aber es ist auch manchmal gar nicht böse gemeint. Das ist manchmal, wenn du so einen Raum hast, gibt Leute, die klicken sich halt einfach durch. Und dann ist oft so, dass die dann am besten noch hier Dauerfeuer anhaben, Mikrofontechnik, dann kannst du denen dann zuhören, wie sie gerade Tüte Chips aufmachen und irgendwie noch, was weiß ich, sich die Hände waschen nach der Toilette. Das willst du auf einer Aufnahme nicht unbedingt haben, ne? Deswegen passt der Raum hier ganz gut. Ja, weiß ich nicht. Hat einer Tüte Chips gesagt. Moment, hast du. für einmal im Monat hier treffen, da werde ich jetzt dem Raiden keine Arbeit machen, uns da extra noch so einen Raum einzurichten. Gibt genug. Ja, genug. Das schickt doch hier. Ja, ja, das passt schon. Genau. Deswegen, ich könnte aber, warte mal, ich glaube, ich kann den umbenennen, den Raum oben, wenn das jetzt... Du machst einfach ein neues Sub-Channel. Ja, da habe ich aber die die Rechte nicht, um die Mikrofone an- und auszuschalten. Ah, okay. Ne? Die müsst ihr ja extra anfordern. Habt ihr ja für die Cache-Frequenz auch gemacht. Ja, stimmt. Ne? Genau. Ja, Gira, reden wir doch mal ein bisschen über dich und deine Podcasts, was du machst. Seit mehreren Wochen nicht ja, mehr. Cache-Frequenz, ja, seit mehreren Wochen. seit mehreren Wochen machst du ja den Stummfilm-Podcast oder genau. Auch Pantomime-Podcast genannt. Ja, aber ich habe gehört, der kommt nicht so gut an irgendwie. Das versteht keiner. Ich hab gehört, die Audioqualität wäre super. Ja, kaum Rauschen. Ja, kaum ja, Rauschen richtig. Drauf. Wäre jetzt nicht so. Kapitelmarken, haben viele gesagt, bräuchten sie. Ja, warte, die habe ich auch hier. Zack. So. Also, damit kann ich immer dienen. Ja. Nee, ist die letzten Wochen ein bisschen weniger geworden, ja. Weil ich hatte ja kein Internet zu Hause. Ja, das hat sich noch ein bisschen mehr in die Länge gezogen, wie mir eigentlich lieb ist. Internet gab nur bei der Oma, oder? Genau, gab's nur bei der Oma. Ich musste dann donnerstags zum Cache-Frequenz immer rüber zur Oma gehen. Vorteil war immer eisgekühltes Bier. Meine Tante sagte zu mir, nimm dir den Kasten mit, ich trinke den eh nicht, ich komme eh noch dreimal, dann ist der Kasten eh weg. Dann ist auch gut. Ja, und jetzt habe ich seit Freitag, glaube ich, seit Freitag habe ich wieder Internet zu Hause. Juhu. Jetzt muss ich mir das Ganze wieder neu anlernen. Wie nehme ich auf? Was ist ein RSS-Feed? Wie schreibe ich den? Alles von vorne. Genau so ungefähr. Ich saß hier wirklich, wann war das, gestern oder Freitag, wo ich aufnehmen wollte, hab dann aber das City aufgemacht und stand hier, wie waren denn die Einstellungen vorher, weil das Mikro war auf einmal komplett auf leise und die Wiedergabelautstärke, irgendwie hörte sich alles schrecklich an bei der ersten Aufnahme und ich hab einfach nicht mehr gefiltert, wie ich irgendwas umstelle. Ja, wenn man Sachen nicht benutzt, vergisst man das. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja. Bei den anderen Podcasts habe ich ja nichts großartig damit zu tun. Dann nehme ich hier auf und gut ist. Ja, stimmt. Für die Viola kurz, der Gérard ist heute hier mit bei uns zu Besuch, weil der nämlich auch mit beim Konzert war am letzten Wochenende. Falls du dich wundern solltest. Nö, ich wundere mich nicht. Nee, also ich bin der Adoptierte. Du bist der Adoptierte, ja, herzlich willkommen. Bist du jetzt mein großer Bruder? Bin ich immer noch die Kleinste? Das weiß ich nicht, ich habe dich ja leider nicht kennenlernen dürfen. Ihr wisst ja nicht, wie schlimm das ist, die Kleinste zu sein. Könnt ihr nicht mal jemanden adoptieren, der jünger ist als ich? Sollen wir mal eine Ausschreibung machen? Ja, bitte. Ja, bitte. Oh, wei. Ja, Viola, du bist immer noch die Kleinste. Naja. Jüngste zumindest. Naja. Die Jüngste, ja. So, die Jüngste, ja. Also, muss man sagen. Genau. Wir sind hier um Präzision bemüht. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, Gira. Und die Cache-Frequenz machst du noch, ne? Das kannst du ruhig, hier kann man ruhig Werbung machen bei uns, vorsichtshalber. Weil hört eh keiner an. Nee, wie schon erwähnt, ich habe halt angefangen mit der Cache-Frequenz. Mit dem Hatti und dem Björn zusammen als Geocaching-Podcast. Dann kam kurze Zeit später noch der Geocoin-Stammtisch dazu, weil ich bin ein leidenschaftlicher Geocoin-Sammler. Wem das nichts sagt, im Endeffekt wie Münzen. So Euro-Münzen halt nur auf dieses Hobby Geocaching bezogen. Davon habe ich momentan so, ja, noch keine große Sammlung, ich sag mal so 250 Stück vielleicht zu Hause momentan. Stetig wachsend. Und das Projekt hat vorher der Micha vom Making Tracks gemacht und der hat mich halt gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Da habe ich natürlich dankend angenommen und irgendwann wurden dann die Schreie lauter, so möchtest du nicht auch einen Pörsel-Podcast machen? Ich habe mich lang drumherum gewindet oder gewunden, dass ich keine mache, weil ich habe ja nichts zu erzählen. Das hat der Klaus mir dann auch ziemlich schnell den Wind aus den Segeln genommen damit. Ja, und ich weiß gar nicht, ab wann. Ich weiß gar nicht, wann ich den Personal-Podcast gemacht habe. Weiß gar nicht, nur August, September letzten Jahres. Glaube ich, so Pi mal Daumen. Ja, ja, macht mir alles unheimlich viel Spaß. Mal, ja, das macht auch Spaß. Macht doch Spaß zuzuhören. Wo du sagst, Geocoin, mit meiner Kronkorkensammlung kann ich da nichts anfangen. Bei euch, oder? Da sind aber auch Bildchen, drauf. Ja, okay. Wenn es da für eine Sammelgemeinschaft gibt, bestimmt. Da gibt ja für alles was, ne? Ja. Jeder sammelt irgendwas anderes. Da wollte ich den Sam mal fragen, wie da, machst du jetzt wirklich Geocaching, Sam, oder hast du nur mal ausprobiert, weil du zufällig so ein Gerät in der Hand hast? Das Letztere. Ich habe so ein Gerät gekauft für einen völlig anderen Zweck und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, wir müssen mal geocachen, das ist eine super Sache. Mhm. Und dann haben wir uns drei so Cache rausgesucht. Beim ersten waren wir, glaube ich, zu blöd. Beim zweiten haben wir nachher gelesen, den gibt's schon gar nicht mehr. Und beim dritten haben wir was gefunden, da waren wir total happy. Aber war halt in Summe also nicht so dolle. Vielleicht Pech gehabt. Ja, schon wesentlich weiter wie ich. Ja. Ja, muss man mögen. Du darfst ja nicht, sonst geht dein Muggelstatus verloren. Ich darf ja nicht, ja. Ich bin offiziell von Groundspeak gesperrt. Ach ja, stimmt. Ja. Wenn ich mich den Koordinaten von einem Cache näher, dann laufen die von alleine weg. Den wachsen dann so kleine Roboterbeinchen und dann der Muggelsteinattrappe durch die Gegend. Nennt sich auch Running Cache. Das wird auch eine neue Kategorie demnächst bei der geocaching.com Seite. Running Cache. Da, sehr gut. Ne, da erzähle ich euch ein andermal in Ruhe in der Cache-Frequenz. Ja. Ich bin schon gespannt. Ja, die musst du von hinten vorsichtig ranschleichen an die Dosen und erstmal mit Sekundenkleber festkleben, damit du sie in Ruhe aufmachen kannst. Sekundenkleber, ja. Da kann man ja viele Sachen mitmachen, habe ich festgestellt. Ja, ich wurde am Wochenende echt eines richtig geilen Tricks belehrt. Das habe ich. Ich habe echt gedacht, warum schmiert sie jetzt Sekundenkleber auf die Finger? Was soll das denn? Ja, ich habe meine Finger geklebt. Das macht man so. Wenn da Blasen dran sind an den Fingern vom Gitarrespielen, dann kann man die mit Sekundenkleber tatsächlich kleben. Dann hält es nochmal. So. Liebe Kinder, das müsst ihr auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Ja, der Kleber allein ist ja eigentlich noch, das ist ja die Variante für Anfänger eigentlich noch, ne? Gibt ja dann noch die Variante mit Sekundenkleber und Eigenhauttransplantation. Das heißt, Heißkleber. Ja, Heißkleber. Liebe Kinder, auf keinen genau, Fall. Genau, jetzt ab jetzt hört mal weg. Dann machst du Folgendes, dann nimmst du einen Tropfen Sekundenkleber, machst den nicht auf den kaputten Finger, sondern auf ein Stück freie Haut, unter irgendwas, wo man vielleicht jetzt nicht gleich sieht. Und dann drückst du da ganz kurz drauf und ziehst einmal schnell. Dann ist nämlich die Haut vom Unterarm auf dem kaputten Finger. Dann kannst du auch wieder Gitarre spielen. Ne? Hat sich. es ist so. Ich finde es so eklig. Ich dachte so echt wirklich, du hättest irgendwas in den Fingern, was du zusammenkleben möchtest, aber dass du das wirklich auf die Finger spielst, da war ich echt perplex an dem Tisch. Ne? So, ist nachzulesen in irgendeiner Biografie von Steve Ray Vaughan, der hat das auch gemacht. Der hat natürlich damals bei sich geschrieben, er empfiehlt natürlich die Oberschenkelhaut von 21-jährigen Jungfrauen, wenn gerade eine zur Hand ist. Aber das hast du natürlich jetzt nicht immer dabei. Zur Hand ist, ja. Alles klar. Das war auch leider im Backstage-Bereich nicht so. Den Backstage-Bereich fand ich so toll, ich habe mich gefühlt wie ein Groupie. Hättest du doch Techniker gesagt. Nein, ich musste mit keinem schlafen. Nur mal so zur Info. Gut. Glück gehabt. Ich geh schon mal irgendwo ein E kaufen. Ach ne, wir sind ja nicht bei iTunes. Das ist ja wurscht. Wir müssen kein E dran machen. Ach ja, stimmt. Ja, beim iTunes wäre es jetzt soweit. Müsst ihr hier jetzt draufschreiben. Liebe Kinder. Gebt gut Acht. Genau, und alle erst nach 22 Uhr den Download starten, bitte. Wo habe ich das denn gesehen? Ach, Mediathek, ne? Ist auf der App von der Mediathek. Kannst den Tatort erst ab 21 Uhr oder so runterladen. Auch die alten Folgen. Also ich dachte, ich schaue mir in der S-Bahn mal einen an oder schaue schon mal rein. Da nachmittags war nicht. Wusste ich gar nicht. Aber hätte ich jetzt die Uhr umstellen müssen, hätte ich wahrscheinlich die Uhr bei meinem Provider umstellen lassen müssen, ne? Ich nehme mal an, dass die dann die Systemzeit von dem Handynetz nehmen, oder? Ja, das Synchron. Ja, okay. Ne? Oder wird das reichen, nur das Handy die Uhrzeit zu verstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf jeden Fall müsstest du vorher ausschalten, dass er die Zeit sich automatisch aus dem Netz holt. Aber das ist ja auch Quatsch. Der Server weiß ja auch, wie viel Uhr es ist, wenn er den Download bereitstellt. Ja. Wird nicht gehen. Wird nicht gehen, kommst du nicht dran. Naja, ist zumindest ein Versuch wert. Ja, ist dann auch direkt wieder runtergeflogen. Die App brauche ich dann nicht. Weil, Mediathek-App. Oder? Ja, 21 Uhr kann ich auch zu Hause am Rechner gucken, dann brauche ich die nicht auf dem Handy. Und wenn ich wirklich um 21 Uhr nicht zu Hause bin, dann habe ich sowieso wahrscheinlich eine Gitarre in der Hand, dann ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt den Tatort noch zu schauen nebenher. Auch wenn das immer so schön Monitoranlage heißt, was da auf der Bühne steht, du siehst ja nichts. Nee, nicht ein Wort, außer Dünnerkopf. Ja, das ist mal eine gute Frage. Wofür ist diese Monitoranlage eigentlich da? Ich habe es. Das frage ich mich auch. Das habe ich mich in Gummersbach auch gefragt, wofür die da war. Nein, wirklich, ich habe immer diese, aufs Konzerte sehe ich auch diese Boxen dann vorne. Ich habe immer gedacht, wirklich, da läuft der Liedtext. Wie läuft da drauf? Na, eigentlich soll man sich hören oder halt das Instrument, was du brauchst, um dein Instrument zu spielen. Also beim Schlagzeug zum Beispiel ist eine Gitarre und Bass und Gesang ganz praktisch, damit du weißt, wo geht das Lied jetzt lang. Ja, das ist der Normalfall. Jetzt in Gummersbach hat das nicht so top funktioniert. Die war also nicht wirklich am Start. Und einmal war sie am Start und das habt ihr ja alle mitgekriegt, was dann passiert ist. Da war die aber auch richtig am Start. Dafür sind die Lautsprecher auf der Bühne. Ja, aber der Gerard hat natürlich recht. Es gibt auch die Teleprompter, nennen die sich. Die haben auch viele Künstler mittlerweile. Das ist dann wirklich ein, das ist dann wirklich ein richtiger Bildschirm, wo der tatsächlich der Text, so wie du das vom Karaoke singen kennst, dann mitläuft. Ne? Das ist so für für die alten Herren, die ihre Texte nicht mehr wissen von früher. Soll ja geben. So Leute, die das vergessen. Ja, die treten meistens bei uns oben in Heinsberg auf dem Burgberg auf, die ihre Texte nicht kennen. Unter anderem auch so ein Howard Carpendale oder so, wo ich dann echt enttäuscht bin, wenn der seine Texte nicht kann. Ja. Da steht dann auf dem Bildschirm dann mehrfach na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Muss man halt dann singen, ne? Aber ich glaube ein Bällchen hupft nicht drüber zwingend jetzt bei den. Aber kann man bestimmt auch einstellen, dass und den Takt dann auch noch mit. Wahrscheinlich kann dieser Teleprompter eigentlich auch selber singen und sogar besser vielleicht wie der ein oder andere Künstler vielleicht. Kann man auch noch eine CD reinmachen oder so, dann ist das auch erledigt. Aber gibt's tatsächlich, ja, gibt auch sowas. Gibt auch In-Ear-Monitoring, das ist dann der nächste Weg, das ist dann hier so ähnlich wie unsere kleinen Ohrstöpsel, die man so beim iPhone dabei hat. Die teuren davon, die werden richtig angepasst, das heißt, da gehst du zum Akustiker, heißt der, ne? Akustiker. Hörgeräte-Akustiker, genau. Und der macht dann wie so für ein Hörgerät so einen Abdruck von deiner Hörmuschel und ja, da werden dann ein paar Kabel dran gepömpelt und dann hast du einen Sender meistens und einen Empfänger in der Tasche und dann kriegst du das Signal direkt in die Ohren. Möchte ich mal gern wissen, was da passiert, wenn da irgendwie mal was schief geht. Das heißt halt gleich auf dem Gleichgewichtsorgan hängen dann, ne? Schnell aus den Ohren kriegen. Ja, holt sich wahrscheinlich direkt von den Füßen, wenn da sowas passiert wie da in Gummersbach mit dem, da war ja gut eine Minute Feedback, ne, auf dem Monitor. Dann aber holla die Waldfee. Ja, die In-Ear-Monitoring-Systeme, die ich jetzt kenne, da hat jeder seinen eigenen Monitormix, den macht er auch dann quasi selber. Also der kriegt irgendwie 4 oder 8 Kanäle angeliefert und die mischt er dann nochmal selber für sein In-Ear-Monitoring, sodass der FOH-Techniker da quasi gar nichts mehr mit zu tun hat. Okay, dann ist er selber schuld, wenn er sich ausnockt. Im Prinzip ja, es sei denn jetzt, das Feedback kommt von der FOH, also von der Haupt-PA, dann, das hast du natürlich dann auch auf der Ohren. Das ist dann schon schmerzhaft, könnte ich mir vorstellen. Na gut. Ja, für mich wäre das nichts. Ich muss den Radau auf der Bühne hören. Deswegen mache ich das ja. Genau. Ja. Und dafür sind diese Lautsprecher auf der Bühne gedacht. Eigentlich halt wichtig ist eigentlich, dass du dich als Sänger selber hörst. Beim Sprechen hier im Podcast höre ich mich nicht gerne selber als Monitoring. Beim Singen brauche ich das eigentlich, zwingend sogar, mich zu hören. Und es ist natürlich wichtig, dass du deine Mitmusiker hörst. Das ist jetzt natürlich jetzt da am Wochenende auf dieser kleinen Bühne jetzt nicht so zwingend, wäre nicht so zwingend notwendig gewesen. Da hätten wir auch einfach zwei Boxen hinschibbeln können und ja, die Summe drauf und fertig. Interessant wird dieses ganze Geschichte mit Monitorboxen, wenn du größere Bühnen spielst. Weil dann kann es wirklich sein, dass du unter Umständen den Bassmann nicht mehr hörst oder den Keyboarder, wenn der dann Line irgendwie reingeht und nur einen kleinen Verstärker für sich hat, wo er sich selber hört, dann bist du schon froh, wenn du ein paar gescheite Monitorboxen hast, dass du auch deine Mitmusiker hören kannst. Da mache ich das. Ja, da lasse ich mir sogar Schlagzeug auf den Monitor tun, dann, obwohl der da hinten rum rappelt wie ein Bilder. Aber das hilft dann schon. Also zumindest Bassdrum und Snare mag ich immer gerne auf meinem Monitor drauf haben. Ja, gerade draußen, ne? Ja, wenn du draußen spielst, dann, weil das kommt dann so undifferenziert, dann ist das schon gut, wenn du den Attack einfach hast auf dem Monitor. Ne? Genau. Dann brauche ich immer noch ein bisschen Bass und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Die Bläser brauche ich nicht unbedingt, die sind wirklich immer noch laut genug. Und die spielen ja eh das, was auf dem Notenblatt steht, in der Regel. Also die muss ich mir keine Sorgen machen. Und da siehst du es ja auch optisch, dass die pusten an den roten Köpfen immer, ne? Da weißt du, jo, da läuft was. Wir sind noch dabei. Schönen Gruß an die Soulman. Ich weiß, ich glaube, der Holger hört's an. Ja. Nee, also ist schon wichtig, hat schon seine Berechtigung. Und es ist schön, wenn es funktioniert. Das ist ja auch ein nettes Projekt, diese MAN Werksband, die du da machst, ne? Die Soul Man. Das finde ich ja wirklich toll. Das hat sich so ergeben. Ja. Aber auch das Spaß. Ist vom Betrieb so auch nicht nur gewünscht, sondern auch gefördert wird. Das ist ja stark. Finde ich richtig gut. Ja, da sind wir auch, das freut uns auch sehr. Also auch das ganze Logo und so und das Zeug, das ist halt alles auch von der PR-Abteilung abgenommen und so. Das ist schon gut. Weil das haben wir natürlich vorher nachgefragt, ne? Weil das einfach so, darfst du das ja nicht machen. Und jetzt dürfen wir das MAN-Logo verwenden. In Schrift und Sprache und, ne, in Sprache nicht, aber in Schrift, Foto, was weiß, ja. Da, wo es halt drauf passt, kannst du es draufhauen. Quasi so ein Persilschein hier gekriegt. Ja, das ist nett. Das macht Spaß. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir noch mehr spielen und das noch als Arbeitszeit angerechnet kriegen. Dann sind wir bald auf dem richtigen Weg. Rentenzahlung. Wenn die Probe Dienstagabends dann Arbeitszeit und Überstunden sind, weil Nachtarbeit, dann. Hast du schon gestempelt? Ja, hab ich schon gestempelt. Oh mein. So ein Kartoffelstempelchen, so. Genau. Zack. Selber geschnitzt. Ja, selber geschnitzt. Kartoffelstempel. Ah, ja, ich hab mal noch so ein ganz komisches Thema mitgebracht für heute Abend. Mama? Und zwar, das hat sich irgendwie so ergeben, so ein ganz normales Stück Seife, ne? Wenn du das auf dem Waschtisch legst, dann landet das wo? Richtig im Waschtisch. Also bin ich auf der Suche nach so einer Seifenablage. So, und jetzt kommt's. Meine Nachbarin, 82 oder 81 Jahre alt, schickt mir per WhatsApp einen Link. Das finde ich schon mal stark. So, und den schicke ich euch mal eben hier unten in den Channel-Chat. Und das macht da mal auf. Das ist die Webseite von Die moderne Hausfrau. Das im Zusammenhang mit einer 80-Jährigen fand ich schon stark. Und was ihr dann zu sehen bekommt, ist, da, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten früher immer so einen kleinen Katalog, der kam ins Haus geflattert, in das Backhaushaus. Da war genau dieser Tinnef, der hier auf Die moderne Hausfrau ist, genau das war da alles drin. Also 1000 Seifendöschen und irgendwelche Kuchenbackformen. Er hat Tinnef so gesagt. Habe ich Tinnef gesagt? Also muss man das. Versteht kein Mensch. Oh, versteht kein Mensch. Moment mal. Das verstößt gegen diese EU-Richtlinie jetzt. Ja, ja. Ich verstehe nicht. Ja. Ja. Jetzt gibt's da leider keine Kundenrezensionen zu den diversen Teilen, aber ich wollte es einfach euch mal als Leseempfehlung geben, wenn ihr mal so in der Strava oder so Langeweile habt, dann könnt ihr mal auf die moderne Hausfrau gehen. Ich bin gerade mega überrascht, dass es immer noch diese hässlichen Fliesen als Seifenablage gibt. Ja. Als ich klein war, das erste Haus, wo wir wohnten, dann hat das auch so, wohl mit Orange gehabt, weil die war so, das war so pottenhässlich. Jetzt weiß ich eigentlich, wofür diese Fliese ist. Ja, und du aschst da immer rein, oder was? Ich hab da immer Kleingeld reingelegt. Nee, da liegen normalerweise die drei Muscheln drin. Ich habe gedacht, das ist aber ein kleines Pinkelbecken, da triffst du nie. Um Gottes Willen. Komisches Original. Schon voll. Ich habe immer gedacht, das wäre die nette Aufforderung, bitte setzen, da so ein Ding hinzuschrauben. Ja, auf jeden Fall hat sie mir dann den Seifenboy empfohlen. Den Seifenboy. Der ist auch auf dieser Seite zu sehen. Okay. Da ist er für 1,99. Jetzt im Sonderangebot derzeit sogar. Seifenboy. Und den will sie mir bei der nächsten Sammelbestellung bestellen. Was? So. Sammelbestellung. Ja, ich habe das jetzt mal. Das sind die Worte, die ich in den letzten 48 Stunden in meiner irgendwie Subroutine für Sprache zu verarbeiten hatte. Also, wenn die eine Sammelbestellung aufgibt, ich hätte gern diesen Magnet-Seifenhalter. Okay. Da kann ich mich aus der Jugend auch noch dran erinnern, diesen blöden Magneten, den du einfach in die Seife oben reindrückst. Warte, ich notiere mal eben die Bestellnummer. Und alle Nasen lang. Ich bin ja für den 45€ Retro-Seifenspender. Der ist so schön günstig. Der wird mir gar nicht angeboten hier. Nee, den gibt's in Hamburg nicht. Ach, da ist er. Magnetseifenhalter für 7,99. Ja. Ja, oh ja, die liebe ich. Die, ach, das da kann ich mir auch noch dran erinnern. Das war dann so, dass irgendwann die Seife so abgenutzt war, dass dieses Metallplättchen da rausfiel und just im Ausguss verschwand. Ja. Ich notiere mal die Bestellnummer. 0, dann hast dich die Seife hinterher gedrückt. Also ich sage das jetzt echt ungern, aber ich lebe in einem Haushalt, das ist ungefähr der Katalog hier. Gut. Ich könnte wetten, die H.F. aus D hat diesen moderne Hausfrau-Katalog auch. Mit ziemlicher Sicherheit. Die ist so wie Oma Erika, das passt. Also bei dir könnten wir auch eine Sammelbestellung aufgeben, notfalls, wenn uns jetzt spontan noch was einfällt. Bei Ruth bestellen. Also. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Ruth nimmt dann einfach vom Lager weg erstmal wahrscheinlich, bevor sie bestellt, oder? Genau, Wanneneinlage, blau oder braun? Wir haben auch rosa. Das darf ich meiner Frau gar nicht zeigen. Ne? Da müsst ihr mal so einen Abend mit verbringen. Nee, dann weiß ich jetzt schon, dass diese Spülschwammstation, wo du den Schwamm eigentlich quasi nur draufkriegst und dann draufdrücken kannst, damit der mit Seife voll ist, dass der definitiv schon mal bestellt werden muss. Das ist so ein Tinnef. Verdammt. Da hat wieder einer. Das war jetzt aber nicht Tinnef? Ich mit dem Tinnef. Das möchte ich mal sagen an der Stelle. Ist das so eine Art Nippes? Ja, Füllefanz und sowas. Ich werde versuchen, in der Wikipedia eine Definition für Tinnef zu finden und die in die Shownotes schreiben. Im Fachkreis auch Kitsch genannt. Dankeschön. Aber vielleicht kann das auch Phonik. Kryptzeug. Ja, wir nehmen ja auch in MP5 auf diesmal. Ja, genau. Da wird nämlich das, die Äs und Ös und die Schnorchler alle direkt rausgeschnitten, habe ich gelernt beim Christian. Bin ich gespannt. Die ja, aber. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema für zur Kapitelmarke, habe ich gedacht. Mensch, dann jedes Mal, wenn du jetzt sagst, kommen wir zum nächsten Thema, zündet sich der Gerard eine Zigarette an daheim. Das kann ja auch unangenehm sein, je nachdem, wann das gesagt wird, ne? Kommen wir zum nächsten Thema. Oh. Warum machst du jetzt eine Zigarette an? Ich weiß es nicht. Das kam über mich. Keine Ahnung. Voodoo. Ja, ganz wunderbar ist übrigens auch hier die Kategorie Putzen. In der Subkategorie ist eine Subkategorie zu Wohnen und Haushalt. Mhm. Da gibt es dann auch ganz tolle Dinge, mit denen man Haare aus Abflüssen entfernen und auch einen Steckdosenreiniger für 9,99 Euro. Was? Okay. Wie putze ich verstaubte Steckdosen? Diese Frage einer langjährigen Kundin beantworten wir mit dem Steckdosenreiniger. Einfach seine putzigen, staubhungrigen Kopf in die Steckdose stecken und drehen. Schon ist die Steckdose wieder blitzsauber, ohne Gefahr für Sie. Ohne das Herausdrehen der Sicherung. Herausdrehen der Sicherung. Herausdrehen der Sicherung. Das, also da muss, die Texte sind wahrscheinlich noch original aus den 50ern. Der kommt auf jeden Fall mit in die Sammelbestellung. Ja. Lacht nicht, ich habe noch Sicherungen zum Rausdrehen im Haus. Ja, ich auch. Gut. 3 Stück, aber die sind fürs ganze Haus. Naja. Ich habe mich aber noch nie hier hingesetzt und gefragt, verdammt, Dacke, wie kriege ich denn jetzt die Pole von drin von der Steckdose sauber? Das muss ich auch dazu sagen. Also. Ja, ich wünsche mir so sehr hier eine Druckversion von. Das ist, nee, besser nicht. Das verlängert nur die Aufenthalte auf der Toilette. Das geht gar nicht. Das geht. Kannst du kein PDF runterladen und auf dein Kindle ziehen? Das darf ich nicht mit auf Klo nehmen. Das. Ach so. Kindle-Verbot. Also. Ja, da brauchst du diese Kachel da, wo eigentlich die Seife reinkommt. Da kannst du schön genau. Auch Handy ablegen. Ja. Die ja, moderne Hausfrau. So als Leseempfehlung mit in die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ja, ja, mache ich. Cool. Das hat mich sehr amüsiert, also da mal so drüber zu schauen. Da bin ja gespannt, was er beim nächsten Mal erzählt, wer was schon bestellt hat davon und wie lange die halten hat. Genau. Ach, es gibt auch den Müllbeutel-Boy. Geh kaputt. Na? Schaschlik. Schaschlik-Spieße gibt es bestimmt auch und den Schaschlik-Boy. Den Schaschlik-Boy. WC-Blitz. Ja. Ich habe hier den Abflussfreund. Der Abflussfreund. Ach so, das schrieb sie übrigens auch. Sagt der Verstopfung den Kampf an. Ich muss an Lachs und Meral gerade, aber ist egal. Also ich habe mir gerade mal, ich weiß es nicht warum, aber ich habe mir gerade mal die Kategorie Hobby und Garten aufgemacht. Ich finde zwar nur Autoteile, aber egal. Und es gibt sie wirklich noch, diese Lammfell-Lenkradbezüge. Mann, wer kauft sich sowas denn noch? Ja, das ist doch. Leute, die keine Standheizung haben. Ja, und dann hinten noch diesen Klorollenhalter da, diese gehäkelten, die sind auch mal ganz gut. Mit dem Kennzeichen drauf. So, sag mal, Viola, für dich war dabei bei dem modernen Hausfrau-Katalog? Oder hast du alles? Ich habe alles, glaube ich. Ja? Sonst packen wir dich gerne mit in hier in unseren neuen Sammelbesteller-Club. Dann. Ja, wenn ich was finde, dann sage ich Bescheid. Ich hab schon wieder zugemacht, ich kann das nicht länger ertragen. Ja. Ja. Soll ich dich denn jetzt in die WhatsApp-Gruppe moderne Hausfrau aufnehmen? Oder? Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr schön. Sehr schön. Wo hat er das wieder gefunden? Also ich kann nur empfehlen, mal durch die eigenen Kategorien mal zu switchen. Da sind echt lustige Sachen dabei. Ja, das ist tatsächlich so. Frag mich bis heute noch, wofür ich eine extra Augenbrauenschere brauche, aber okay, wenn sie sich verkauft. Braunschere, auch nicht schlecht. Wirklich, das ist auf der einen Seite Schere, auf der anderen Seite so ein kleiner Minikamm dran gebastelt. Das kriege ich doch selber hin. Angeboten wird auch ein Teleskopspiegel. Auf dem Foto ist zu sehen, eine Frau, die den Teleskopspiegel benutzt, um sich unter die Füße zu gucken. Toll. Wo ist das? Bei Ordnung im Auto, Reiten und Pflege oder für den Winter? Gesundheit und Pflege. Ja, das ist wichtig. Was, unter die Füße gucken ist wichtig? Ja, dafür muss ich man muss, ja, man muss ja wissen, wie es aussieht da unten. Ja. Unter den Füßen. Ja. Wohlbefinden, Körperpflege, Mobilität. Inkontinenz gibt es ja auch, interessant. Oh ja, super. Ja, okay, das kennen wir. Ja, herrlich. Also das, da hat mich meine 80-jährige Nachbarin mit versorgt. Und das muss ich doch nochmal zitieren. Du kannst dir das ja auch mal ansehen. Die Bestellnummer ist sowieso unter dem Namen Seifenboy. Lach nicht, die haben solche merkwürdigen Namen. Ja, ja, herrlich. Herrlich. Ja. Vielen Dank an meine Nachbarin für diesen Spaß. Den Seifenboy. Na, da muss ich mal sehen, dass ich den mal begutachten komme dann bei Gelegenheit wieder. Ja, sehr gerne. Ja, wieder gerne. Ob der was taucht. Ich kaufe auch Sekundenkleber. Ja, ja, nee, die genau, die. Du musst ja neuen kaufen, du hast ja keinen mehr. Dass die den nicht haben importieren lassen. Ja, ich bin ja mit der Bahn gefahren. Im Flugzeug hätten sie mir den wahrscheinlich weggenommen, weil da hätte ich ja einen Anschlag mit verüben können. Hätte dem wahrscheinlich. Piloten wahrscheinlich irgendwie die Finger am, was weiß ich, Gangknüppel hat so ein Ding ja nicht. Keine Ahnung. Darfst ja nichts mehr mitnehmen. Nee, also ich glaube, ich dürfte wahrscheinlich auch die Gitarre gar nicht mehr mit dem Handgepäck nehmen mittlerweile. Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht, oder? Ja, das war früher schon grenzwertig. Laptops haben sie ja jetzt auch verboten. Ja, ja. Altersfleckencreme, Entschuldigung. Da haben sie mich am Kölner Flughafen mal rausgefischt, weil ich Gitarrenseiten mit hatte, ne? In dem Gigbag. Damit könnte ich ja Unsinn treiben, ne? Mit der hohen E-Seite, die Stewardess Kopf abmachen, ja, wahrscheinlich. Aber auch Fantasien, ja. Sowas ja. Macht man doch nicht mit einer Gitarrenseite. Dafür nimmt man Stahlseite. Also lieber Flughafen Köln, ihr habt noch einen Satz Seiten von mir, fällt mir dabei ein. Haben die dich konfisziert? Geil. Doch, du, ich hab's eilig gehabt und die wollten dann irgendwie da noch jetzt groß diskutieren. Da habe ich da dem Mädel den Satz in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier ist ein Geschenk, ich muss los. Ja, was kostet ein Satz Seiten mittlerweile, wenn du 10, 20 bestellst, dann kostet der im Endeffekt 7 Euro einer oder was, ne? Ja, war mir der Spaß dann auch wert und ich musste halt wirklich los. Ich kann ja nicht stundenlang diskutieren, ob ich mit der hohen E-Seite gleich der Stewardess da noch ein Gratis-Bier abbringe oder irgendwas. Genau. Ich geh dann jetzt mal. Ja, viel Spaß hier. Mit der E-Seite. Ja, ja. Das ist die letzte. Ich bin froh, dass sie nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass ich die von der Gitarre noch abziehen muss, vielleicht alle, die noch drauf waren. Da hat es keiner nachgedacht, ne? Also, aber gut, ja. Gut für den Gitarrenhals, wenn da keine Saiten drauf sind. Ja, die hatten nur ein Problem mit dem Ersatzseiten-Päckchen, was ich hatte, mit dem Instrument an sich nicht. Gut, die wissen halt nicht, wie ich singe. Da fliegt er aber auch hin, wo ich hin will. Nur, dass ich aufhöre. So. Ich singe noch ein Lied. Ja. La Paloma. Ja. Wir fliegen jetzt hier sofort nach Afghanistan, sonst singe ich noch einen von Roberto Blanco. Dabei. Ja. Nee, also wie gesagt, Sekundenkleber ist hier gut angekommen bei mir. Wunderbar. Kann ich ja dann in den Seifenboy machen, den Sekundenkleber, habe ich so einen Spender. Das wäre doch mal was. Aber ich glaube, das funktioniert nicht wirklich lang. Nee, nicht. Wenn wirklich. Ich das jetzt so kurz überlege, ich glaube, das war eine blöde, das brauche ich gar nicht ausprobieren. Und wenn du mal Gäste hast, solltest du denen das vorher unbedingt sagen. Das wäre nett, oder? Ja. Kommt drauf an, wen du zu Gast hast. Genau. Ich meine, vielleicht ist das ja auch gewollt. Der könnte das eine halbe Stunde auf Klo, was ist denn da los? Oh. Hast du dir Handy gewaschen? Jo, nimm mit Waschbecken mit, ist gut. Bleibt Erinnerung, Mensch. Ja. Der Notarzt weiß schon, wie er das abkriegt. Ja, so, die moderne Hausfrau hat halt einfach alles. Die hat alles. Das stimmt. Außer ein Stück Fleisch. Na gut. Ja, hat alles? Hat noch einer was für uns? Oder haben wir auch alles eigentlich jetzt für heute schon? Oh, das Schweigen im Wald. Das war die kurze Pause für die Rauschentfernung. Was auf jemand, auf jeden Fall auf dem, war es McDonald's oder Burger King Parkplatz, was gerade hätte, wäre ein Rumän in der Tür. Das stimmt. Genau. Nobelkarosse. Ja. Kleine verbale Ausfälligkeit, das kann ja mal passieren. Kreatives Autofahren mit Frank. Ja. Der ist aber auch lömmelig davor, die hergeeiert mit seinem komischen Dreier-BMW oder was das war. Der war total desorientiert. Ich habe schon Sorge gehabt, der findet da auch gar nicht mehr raus aus dem Parkplatz. Ja, der hatte bestimmt die Junior-Tüte beim... Achso. Ich hätte gern die Junior-Tüte und ein Feuerzeug. Aha. Ja. Das ist so witzig, dass du Junior-Tüte gesagt hast. Das verrät voll, wie alt du bist. Ja. Okay, wie heißt denn das Ding jetzt? Die Kinder rauchen heute das Happy Meal. Wie heißt es denn? Happy Meal, Happy Meal. Happy Meal. Seit in etwa 10 Jahren oder so. Oh, so lang schon. Oder es zeichnet mich aus, wie gesund ich mich ernähre. Überleg mal, dass ich das gar nicht mehr weiß. Ja, das glaubt man hier bestimmt. Happy Meal. Aber dann funktioniert der Witz ja nicht mit der Happy Meal. Das kann ich ja nicht anzünden. Gut, 10 Jahre schon. Ich weiß es nicht, warte, ich frag mal kurz Google. Ich frag mal Tante Google. Moment, ich bin gleich wieder da. Junior-Tüte heißt jetzt Happy Meal. Sonst ändert sich nichts, da reimt sich ja überhaupt nichts dran. Ja, das ist mit Twix und Rider und was waren das noch alles? Ja, ja. Ich kann mich noch an erinnern, wo wir versucht haben, beim McDonald's in Wien die Verpackungen mitzuessen. Was heißt versucht? Warum? Aus Spaß, weil... Spaß. Ja, das war auch so eine Aktion. Bis mitten in der Nacht Musik gemacht. Und jetzt haben wir mal noch ein kleines Hüngerchen. Auf nach McDonald's und da haben wir da Blödsinn gemacht halt einfach. Ja, aber damals war wirklich die Diskussion, da ging das los, dass die überlegt haben, ob sie die Verpackung essbar machen können. Genau. Damit du weniger Müll hast. Dann gab es irgendwie dann den Ketchup, gab es dann in so wie in so einer, in so einer Eiswaffel. Genau. Halt, dann, oder danach wahrscheinlich. Ja. Ja, nach dem Eis, nee. Achso, nachdem ihr da in Wien wart. Ja. Oh Gott. Wir hatten das Pech, das waren noch die ganz, das waren, wenn wir schon vom Alt, das waren noch die richtig aus Styroporverpackung. Da war der Big Mac noch sicher verwahrt damals. Wollte ich hinaus. Die haben aber... Da hat McDonald's das alles noch in Styropor verpackt. Genau. Die haben nicht geschmeckt, oder? Ich kann mich ja nicht wirklich erinnern. Auf jeden Fall gab es da auch bei McDonald's noch Bier in Dosen. Wo ist das? Schon lange nicht mehr. So, kann da mal einer nachgucken? Also in Deutschland wurde das Happy Meal bis 1999 als Junior-Tüte genannt. Aha. So ein bisschen mehr als 10 jetzt. Was ist 1999 noch gleich gewesen? Ich kann mich an nichts erinnern. Wikipedia, tatsächlich. Ja, das sind ein paar Jährchen her. Scheibenbreck. Sag mal, Niklas, bestellst du noch eine Junior-Tüte bei McDonald's? Das wäre ja so witzig, wenn da jemand steht, der irgendwie so 2000 geboren ist und du bestellst bei dem dann eine Junior-Tüte. Sollte man eigentlich mal tun, ne? Ich glaube, ich werde mir das wieder angewöhnen. Nee, das ist wirklich so. Ich mache das jetzt mal eine Woche. Ich mache das jetzt mal einen Monat lang. Ja. Und dann erzähle ich nächsten Monat mal davon. Nimmst du bitte ein Aufnahmegerät mit? Also bei uns gucken die einen nicht blöd an oder so. Weil bei mir war das schon immer eine Junge-Tüte und ich habe da nicht so mit diesen neumodischen Kram, nur weil ich das anders heiße. Wenn ich so mit meiner Tochter so ein Mc's fahre und die hätte gerne Happy Meal, dann bestelle ich auch eine Junge-Tüte, aber einfach aus Effekt raus, weil ich es jahrelang so gewohnt war. Ja. Junior-Tüte und Kölsch, bitte. Vielleicht gibt es da bei der McDonald's-Akademie so einen extra Vokabelkurs, wo dann das alles noch die alten... Lernen der Fischmeck heißt... Ja, Fischmeck heißt ja aber auch nicht mehr Fischmeck. Der heißt jetzt auch anders. Fischolé. Ja, Fischolé. Ach, tatsächlich? Ja, wir haben hier Katzenfutter. Da steht drauf Fisch in Gelee. Also... Ja. Wow. Ein Brüller. Oh ja, ein ganz großer Brüller. War das gestern oder vorgestern, wo ich lag im Bett, haben wir Fernsehen geguckt und auf einmal kam eine Werbung für Katzenfutter. Aber es gibt jetzt Katzensuppe. Nein. Und ich lag im Bett und habe wirklich so, was ist das? Wirklich Katzensuppe. Was Unox als Reste raushaut. Das heißt, die haben jetzt das Fleisch ganz aus dem Katzenfutter rausgenommen und du kriegst nur noch dieses Gelee-Zeug, was drumherum ist, um diese, also, oder wie? Nein, das ist wirklich flüssige, komplett flüssige, ja? Suppe. Das ist eine Sauerei. Ich war so fasziniert von der Werbung. Wirklich, seit Ewigkeit mal wieder ich da stehe und sage so, was für ein sinnloses Produkt. Die Frage, ob sich das als Basis für eine Gulasch so, naja, ist egal jetzt. Ein. Wenn der nächste Gulasch komisch schmeckt, weiß ich, woran es liegt, ne? Ja, genau. Der Papi experimentiert. Schatz, wo ist denn die Katzensuppe? Hat die Katze aufgegessen. Wo ist denn der Soßenbinder, Schatz? Wo ist denn der Soßenbinder? Ich notiere mir mal Katzenfuttersuppe. Ja. Das können wir noch nachrecherchieren. Ja. Mal schauen, was da drin ist. Ja, so weit habe ich da noch nicht geguckt, was da wirklich drin ist. Ja, es gibt halt Produkte, da kannst du nicht mehr viel reißen, ne? Letztendlich. Katzenfutter ist Katzenfutter und dann hat sich wieder irgendein schlauer Kopf in Anführungsstrichen hingesetzt und sich das ausgedacht. Ja, super. Grad Wahnsinn. Die Viecher, ja. Da alles, ja. Katzenmilch und ja. Katzenrasen, damit auch die Hauskatze, ja, mal schön die die Sofaecke mal einsudeln kann. Genau. Was du für den Kanari als Mauserhilfe kaufst, kriegst du für die Katze mittlerweile auch als so von Whiskas irgendwelche so eine Kissen, die knabbern können, um da Haare loszuwerden. Diese, hey, verschlucken. Also, nein, ja. Wir haben eine Nacktkatze jetzt. Das ist nicht winnig. Was? Das ist nicht winnig. Heißt was? Dass mein Kater aussieht wie ein abgefleckter, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat er keine Haare mehr. Oh so. Das war nicht bekannt. Vermutlich altersbedingt. Ach so. Sieht halt aus wie ein alter Opa. Ja. Hast du überlegt, deinen Kindern die Bastelscheren mal kurzzeitig zu entziehen? Nee, die haben Hasen. Oder dafür. Den Sekundenkleber. Die haben Hasen dafür, für die Bastelschere. Ah. Da müssen die nicht an die Katze. Dann werden da Hasen mitgeschnitten. Aus meiner Katze wurde ein Nacktmull. Super. Uiuiui. Schön. Schön, schön. Ich trinke mal noch einen Schluck. Das ist eine gute Idee. Derweil. Stille kann man entfernen per Audacity schon. Das ist kein Problem. Alles klar. Uns treibt ja hier keiner zu was. Wir können da auch eine 5-Minuten-Folge draus machen, letzten Endes. Ja, muss man nur schnell genug abspielen nochmal. Habt ihr was verstanden? Wir auch nicht. Ja. Das könnten wir auch mal machen. Man könnte ja mal so eine Folge extra den Speed hochpitchen, dass die Leute mal dieses langsamer anhören in ihrem Podcatcher mal endlich anmachen. Weil du kannst ja langsamer und schneller. Ich habe noch keinen gehört, der mir gesagt hat, ja, weißt du was, hier, den höre ich mir immer langsamer an, den Podcast, damit ich viel länger was davon habe. Hab ich noch nie gehört. Hat noch nie einer gesagt. Die sagen immer nur, oh, höre ich auf 1,5 oder höre ich auf 2. Aber Gira, hast du schon mal jemand gehört, der gesagt hat, dass er das langsamer anhört? Nee, ne? Nee, oder? Ich verstehe aber ganz ehrlich Leute nicht, die das schneller anhören. Nee, das steht auf einem anderen Blatt, aber das macht noch Sinn, weil du Zeit sparst, aber warum willst du was langsamer anhören? Ja, ich meine, wenn ich unbedingt auf 3 Stunden Podcast stehe und so ein Podcast geht nur eine halbe Stunde. Das ist für die ganz Eifrigen, die den mitschreiben, den Podcast. Ja. In der Buch drüber. Ja. Damit in der Pause die Kassette schneller umdrehen kannst. Die Kassette. Ich habe auch eine Kassette. Ja. Ja. Ich gehe jetzt eine rauchen. Ich lasse die Aufnahme mal an. Lass laufen. Ist im Alter so. Ne? Vorne läuft wie wild. Vorne läuft wie es will und hinten ist auch nicht mehr ganz dicht. So. Mein Gott, und ich bin erst 33. Oh Gott. Ich sag ja, ist nicht gut, wenn man in die Zukunft gucken kann. Wenn das gewollt wäre, könnten wir das alle. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass wir es nicht können. Nee, ich will das auch gar nicht. Das ist so. Ich konnte das im Herbst mal ganz kurz in meine Zukunft gucken, und zwar 48 Stunden. Da hatten die alle so einen blöden Magen-Darm-Infekt. Deine Kinder und deine Frau. Ja, nee, die nicht, aber die Kinder. Und da habe ich nur gedacht, nein, ich will das nicht. Das nützt ja nichts, ne? Das war eine schöne Woche. Schön, eine Woche, ja. So, Mädels, ihr seid aber auch still, ne? Ja. Wir wollen dir da nicht widersprechen jetzt. Ah ja. Keine Antwort, ihr seid so still. Nichts gut. Genau. Ja, so, dann sind wir mal still. Können wir auch mal nichts sagen. Die Ruth freut sich schon wie wild aufs Familienfest. Dann freue ich mich eigentlich nur darauf, schlafen zu gehen und vielleicht mal 3 Stunden am Stück durchzuschlafen. Also meine Voraussetzungen, Sichten sind noch nicht so weit. 3 Stunden, das ist immer auch Ansprüche, hör mal. Ja, ich finde es auch unverschämt. Ist Sam auch eine rauchen gegangen? Wo ist der? Das könnte sein. Nee, der raucht ja nicht. Wahrscheinlich muss er auch irgendwie was mit Kindern anstellen. Das ist ja so, Gérard, da sind wir ja schon dran vorbei. Glücklicherweise. Wollen wir auch nicht wieder hin. Ganz nee. Nee, nicht wirklich. Alles gut so, wie es gerade ist. Ja, das stimmt schon, das passt. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit bis zur Pubertät meiner Tochter. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Ruhe. Beginnt heute mit 8. Da habe ich noch 2 Jahre Zeit. Das ist okay. Na, knapp 1,5, sag ich mal. Wo die jetzt schon anfängt, einmal auf der Nase rumzutanzen, wenn sie möchte. Die versucht es zumindest. Ja, das muss ja auch gestattet sein, der Versuch. Ja, versuchen darfst du gerne, ja. Gerade so ganz schlimm, so Hausaufgaben und den Sinn von Hausaufgaben und nee, ich möchte auch viel lieber draußen spielen. Ja, kannst du, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Nee, die mache ich später. Nein, die machst du nicht später, die machst du jetzt. Ganz und dann gehst du mal fünf Minuten weg oder bist auf Toilette und schon hörst du dein Kind draußen schreien. Ja, lalalala, ich bin am Spielen. Ich so, ah, jetzt aber wieder hier, du. Oh ja. Herrlichst. Aber na, ja gut, so ist das halt, ne? Da, ja, wenn du das aufschiebst, dann sitzt du da sonntags abends noch und machst noch irgendwelche Hausaufgaben. Ja, das ist aber das Schlimme, was sie gerade nicht versteht. Ne? Die ist so oft rum am Meckern darüber und die Viertelstunde oder 20 Minuten, die sich tierisch drüber aufregt, weil sie keinen Bock darauf hat, da hätte die Hausaufgabe schon 10-mal fertig. Und dann stehst du da, Sophia, wenn du jetzt die Hausaufgaben machst, und das ist nun wirklich nicht viel in der Grundschule, mach die Hausaufgaben fertig, da bist du in 5 bis 6 Minuten fertig, dann kannst du draußen spielen gehen. Nein, aber ich muss erst 20 Minuten rumbalabern. Ja. Okay, ja, Zeit. So jemand kenne ich auch, der das erst ausdiskutieren will, bis Sonnenuntergang. Ja, genau. Ja. Sam, da brauchst du noch nicht, ne? Nö, hier ist, wir genießen das noch, dass hier kein Leistungsdruck herrscht. Was habt ihr denn heute für Hausaufgaben im Kindergarten? Aber da kommen die auch noch hin, dass die im Kindergartenheim Hausaufgaben aufgeben. Haben die schon. Haben die schon? Nee. Ja. Oh, fuck. Ja, du, wenn du Anwalt werden willst, dann musst du frühzeitig zusehen, ne? Ja, so ein Kind mit 2 Jahren und 3 Jahren im Kindergarten denkt ja, ich muss unbedingt Anwalt werden, mach mal. Ja, das Kind vielleicht nicht so, aber. Ja, wem sind meistens die Eltern? Boah, nee. Kann ich ja. Was soll denn das? Das ist echt bescheuert. Und was macht man dann so als Hausaufgaben? Na, Paragraphen auswendig lernen. Wahrscheinlich. Nee, aber ohne Scheiß, die haben wirklich, wenn die Englisch haben, müssen die zu Hause auch üben. Aber doch nicht schon Englisch im Kindergarten, doch, oder? Natürlich haben die auch Englisch im Kindergarten. Aber hallo. Ehrlich? Ja, klar. Wow, ich war ja schon verwundert, dass meine Tochter jetzt im ersten Schuljahr schon damit anfängt. Ja, spät dran. Das wird nichts mit deiner Tochter. Nee. Wir haben jetzt auch Hausaufgaben bekommen von unserer Kita, aber nicht die Kinder, sondern die Eltern. Das macht ja Sinn. Ja, aber so ziemlich, ich finde, das ist die schlimmste Hausaufgabe und sie kommt jedes Jahr wieder, Eier ausblasen. Jedes Jahr zu Ostern. Es ist furchtbar. Ich habe 2 Kinder, ich brauchte 8 ausgeblasene Eier. Hab 10 gekauft, wollte das am Wochenende machen, letztes Wochenende. Hab's vergessen. So, und dann kam der Alleinerziehenden-Bonus. Habe ich nämlich den Vater der Kinder angerufen und habe gesagt, wir brauchen 8 ausgeblasene Eier. Sieh zu! Lass knacken. Du hast doch letzte Woche das und das und das und das nicht gemacht und bla bla bla bla. Mach du mal die Eier. Dann hatte ich das von der Backe. Zum Glück. Wusste ich. Kann man die nicht irgendwo bestellen, fertig? Ja, ich hatte bei Amazon geguckt. Ja, aber. das ist aber ein Witz, du hast dich wirklich bei Amazon geguckt, ob es ausgeblasene Eier zu kaufen gibt, oder? Nein, aber ich guck jetzt mal, warte mal kurz. Ja, genau. eBay. Kaufst du irgendwelche Fernseher? Weil nächstes Jahr bin ich ja wieder dran mit Ausblasen, bis dahin, dass ich das wissen. Ja, ich meine, bis Ostern nächstes Jahr ist aber Zeit. Du kannst sie ja mit Wasserfarbe anmalen, dann kannst du die nach Ostern wieder abwaschen und dann hast du für nächstes Jahr welche. Du kannst auch bei uns vorbeikommen, hier liegen immer auch ausgeblasene Eier rum. Immer. Warum? Naja, egal. Warum? Das warum hätte ich gerne auch. Moderne Hausfrau halt. Also. Mensch, was willst du machen? Ah, Ostern, ich hab da mal was vorbereitet. Hier ist die Kiste. Ja. Guck mal. Oh, die müffeln ein bisschen, aber macht nix. Aber die sind schon ausgeblasen. Aber sie sind ausgeblasen. Nichts, was ein gutes Raumspray nicht wieder gerade biegen kann. Steht daneben. Tannenduft. Nein, nicht Tannenduft. So, 12 ausgeblasene Hühnereier hat die Viola gefunden. Tatsächlich. Weiß nee. Ideal zum Bemalen. Ja, gut. Ja, cool. Gibt's echt? Great for party. Hey. Gibt's eine Kundenrezension? Bitte, ich habe das nicht offen, aber kann dir einer vorlesen, wenn es eine gibt? Na klar. Ja, es gibt mehrere. Die Eier sind recht gut. Klein. Nur ein Loch. Oh Gott. Was war da los? Über die Hälfte kaputt, sehr ärgerlich. Ja. Warte, denk dir weiter. Über die Hälfte kaputt, sehr ärgerlich. Ich hatte mich so auf die Eier gefreut. Schreib da auch mal eine, nicht spiegeleitauglich. So. Schön. Oh. Ja, Amazon ist immer wieder... Aber immerhin nur 9,95 €. Man kann sagen, da kann ich auch viele Eier verkaufen. Wird der Inhalt dann separat in einem Beutelchen mitgeliefert eigentlich? Kannst auch Wachteleier nehmen. Wachteleier. Genau, Eier vom Fisch. Aber dafür bleibt einem der Moment erspart, wenn man damit Hochdruck reingepustet hat und dann so einen Plopp, kennt ihr das? Als erst kommt ja immer so ein bisschen und dann mit so einem Plopp kommt alles vom Ei raus. Genau. Und das ist so eklig. Da würde ich glatt 10 € für zahlen, um das nicht sehen zu müssen. Vor allem ist das der Punkt, wo oft dann auch passiert, dass du vor lauter Freude das Ei erstmal kaputt drückst. Dann hast du nämlich nichts gekonnt wieder an der Stelle. Schlimmer finde ich die ganze Arbeit und dann malst du die im Kindergarten mit den Blagen an und dann lassen die doofen Teile fallen. Ja. Die sind kaputt, bevor du sie aufgehängt hast. Toll. Danke. Danke. Was kannst du eigentlich? Ja, schön. Für den Kinderpsychiater ein bisschen Nachschub liefern. Ich bin jetzt Veganer, weil ich immer Ostereier auspusten musste. Schau mal. Ja, auch da habe ich, Veganer, warte, da habe ich eine ganz geile Geschichte zu. Ja, auch rein. Der Freund meiner Mutter, der neue, der Lebensgefährte, der ist jetzt Veganer geworden. Oder Vegetarier, keine Ahnung, der entscheidet sich mal immer um, was er gerade ist. Und dann haben wir ihm irgendwann mal gesagt, er nimmt ja auch kein Öl mehr zum Braten, weil das ist ja schädlich. Dann habe ich mal gesagt, aber du musst doch irgendwelche so. Öl hat ja nur noch gewisse Ballaststoffe, die man ja auch mal braucht. Und dann kam die geilste Antwort ever, ja, ich esse ja immer eine Tüte Chips, das ist gesund. Ich so, was? Denk an die Elektrolyte. Ja, wenn ich kein, ich esse kein Öl, aber ich esse, ich nehme kein Öl, aber ich esse immer eine Tüte Chips. Ah, okay. Super. Clever. Stimmt, die sind so mit Sonnenblumenöl geröstet. Jetzt ist es gut. Ja. Ihr lieben Geschwister und Adoptivgeschwister und Neffe, ich muss ins Bett. Ja. Es war sehr witzig mit euch. Ich habe mal mein Mikrofon ausgemacht, sonst hättet ihr so ein Dauerlachen im Hintergrund gehabt. Okay. Ich kann das ja demnächst mal separat aufnehmen und dir dann hinterher zuschicken. Dann kannst du es immer reinschneiden, wenn eine Pause entsteht oder so. So wie in diesen alten Sitcoms. So, kennt ihr diese Sitcoms, die das Lachen aufgezeichnet war? Gerne, ja. Lach- und Klatschmaschinen. Das kennen wir. Ja, mach ich gleich nicht. Ich mach die Lach- und Klatschmaschine. Es war sehr, sehr witzig mit euch. Schlaf schön. Bis bald. Liebe Grüße nach Berlin. Ciao. Gute Nacht. Ciao. Ja, liebe Grüße auch aus Berlin. Ja. Ciao. Ciao. Wenn ich dem jetzt auch anschließen, bevor mein Wecker klingelt. Ah. Und Alarm schreit. Der Zahnwecker. Der Zahnwecker, genau. Ja. Hast du recht. Ja, die Nächte sind kurz. Ja. Kurzweilig. Ich hoffe, du hast deine Premiere hier genossen. Ja, wunderbar. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, die Premiere. Ja. Schön, dass du da warst. Sehr gut, freue mich. Wünsche euch noch einen schönen Restabend. Ja, schauen wir mal, was noch wird. Ja, hör ich dann nach. Das hörst du nach, super. Also, in diesem Sinne, gehabt wohl. Jo, servus. Jo, bye. Gute Nacht, schlaf schön, tschüss. Fall nicht in den Brunnen. Was? Achso. Fall nicht in den Brunnen. Rutscht nicht auf dem Kopfsteinpflaster aus. Ja. Gab's denn irgendwelche coolen 1. April-Scherze bei euch oder ist das alles an euch vorbeigegangen diesmal? Ich habe nichts gehört. Gut. An mir vorbeigegangen. Ja, ich habe versucht, ich habe den Raucherbalkon zum Verkauf angeboten am 1. April. Der war gut. Irgendjemand hat 5 Mark, irgendjemand hat 5 Mark geboten. Dafür geht er nicht weg. Das kann ich schon mal gleich sagen. Ich habe noch ein 5-Mark-Stück rumfliegen, hat jemand getwittert. Oh nein. Ja. Aber ich glaube, Twitter ist auch die falsche Plattform für April-Scherze. Da geht ja der ganze Jahr so. Da nimmt ja, das keiner mehr so richtig. Ja. Das ist ja euer umgekehrt. Wie echt? Ja, was? Nee, doch. Oh. Ja. Nee, so April-Scherze bei uns gar nicht dieses Jahr eigentlich. Also wirklich nirgendwo, an keiner Ecke. Hm. Ja, bis auf meinen Kontostand. Ja, das ist jeden Monat ein April-Scherz bei mir. Keiner lacht. Ja doch, der Chef. Chef. 1. April-Konto leer. Ach was. Das ist ja mal nur auch nichts Neues. Jo, Material haben wir jetzt ein bisschen, nicht? Ne? Oh ja, schön. Gucken wir mal. Nehmen wir schon was. Ein bisschen schnipseln. Schon mal eine Aufnahme ausmachen hier. Ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns und machen die Aufnahme zu für heute, oder? Ja, genau. Ja. Würde ich meinen. Also, in diesem Sinne, ein herzliches Servus aus Bayern. Macht's gut, ihr Lieben, und passt auf euch auf. Tschö aus Köln. In Hamburg sagt man Tschüss. Was sagt man denn hier? Keine Ahnung, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Girard. Und schlaf gut. Guten Nacht, Jim Bob. John Boy.